Dress code. Herzlichen Glückwunsch zur 16. Folge des Stammtisch-Podcasts. Auch heute wieder in der Vorweihnachtszeit des Jahres 2014 mit dem Johannes aus München. Grüß Gott. Der Kai ist aus Limburg per Skype zugeschaltet. Servus. Wir haben unseren Stammgast am Stammtisch, den Wastel. Hallo, servus. Und ich bin der Jens. Schön, dass ihr zuhört. Wir haben jetzt eine kleinere Pause von 2 Monaten eingelegt. Ja, ich glaube, die letzte Aufnahme war vor ziemlich genau 2 Monaten. Ja, das kann sein. Wir kommen aber dafür umso schärfer, stärker, besser und besoffener zurück. Hoffentlich besoffener, ja. Genau, das wird sich dann zeigen. Schauen wir mal, was der Abend so bringt, ja. Genau. Und der Wastel hat ja als Stammgast auch diesmal die Aufgabe gehabt, Bier mitzubringen. Nee, auch diesmal stimmt gar nicht. Letzte Mal war es ja der Kai, gell? Das letzte Mal heute ist dabei. Richtig. Beim ersten Mal habe ich Bier mitgebracht. Richtig, genau. Der Wastel hat Bier mitgebracht. Genau, ich habe Bier mitgebracht und zwar von der Forschungsbrauerei in München-Perlach. Und das ist eine Familienbrauerei und eigentlich die einzige Familienbrauerei, die ihr Bier in München noch komplett handwerklich braut, ohne jegliche Automatisierung. Und ja, die haben auch, nicht meines Erachtens heißen die deswegen Forschungsbrauerei, weil die zum einen relativ viele Patente, also über 50 Patente rund um die Bierherstellung angemeldet haben zwischen 1905 und 1935 damals. Ging da, glaube ich, um so Filtrieranlagen und dergleichen. Und die sind auch interessanterweise im Buch der 100 besten Biere der Welt aufgeführt. Aha. Ich weiß jetzt nicht genau, mit welchem Biere. Wir haben hier auch mehrere zur Auswahl. Und ja, Jungs, wie schmeckt es euch denn so? Was haben wir jetzt? Wir haben gerade jetzt gerade Münchner das Münchner Vollbier Hell. Mhm. Münchner Vollbier Hell, genau. Mhm. Ich finde es sehr lieblich. Es hat einen leichten Hopfengeschmack. Ansonsten ist es relativ neutral. Also davon kannst du auch an warmen Tagen könntest du wahrscheinlich diverse Liter trinken. Also gefühlt, ohne dass einem da erstmal der Schädel schwindelt oder sonst der Bauch grummelt. Also ich finde es auch ziemlich süffig. Ich bin ja ein bisschen neidisch, wenn man da so ein leckeres Bier jetzt probiert. Aber ich trinke auch was Leckeres. Aber das stelle ich das nächste Mal vor. Sehr gut. Das oh, ein, schon wieder ein Cliffhanger. Ein Cliffhanger. Cliffhanger muss sein. Gerade bei Bier muss ein Cliffhanger sein, ja. Mhm, allerdings. Die Flaschen hier, die sind so groß, die hätten wir dir auch gar nicht im Bierpack zuschicken können. Da hätten wir schon so ein Weinbottle-Pack gebraucht. Mhm. Also es sind Literflaschen. Das wird auch nur in ganz wenigen Stellen hier in ausgewählten Getränkemärkten, heißt es, in und um München verkauft. Ich habe es direkt bei der Forschungsbrauerei in Perlach abgeholt. Ist ein wunderbares Lokal auch bei denen direkt im Stammhaus mit dabei. Und die haben auch eine Marktschenke am Viktualienmarkt mittlerweile. Also da kann man, Jungs, wenn ihr wieder auf Häppchentour seid, gell? So wie immer. Könnt ihr mal schnell zwischendrin einzwitschern. Ja, also so ein Hümmerchen brunchen am Sonntagmorgen, das mache ich echt schon recht gern. Oh. Und ich meine, was passt besser zu Hummer als so ein Bockbier? Ja, ja. Also irgendwie ein bisschen Tradition muss ja schon sein. Finde ich auch. Also, wenn schon, ja. Hummer mit Knödel. Ach, nicht. Und Wastel, kriegt man das Bier, kriegst du nur in München direkt bei denen gekauft oder gibt es das im Supermarkt? Also im Supermarkt oder im Getränkemarkt, sage ich also mal. Also die haben zwar in München und Umgebung, also in Haushamm gibt es zum Beispiel, aber das bringt dir jetzt auch nichts. Hm. Ich habe jetzt auch nichts gefunden, ob man es im Internet bestellen kann. Ich muss aber auch gestehen, hier haben wir noch was Bezugsquellen. Steht aber nichts, dass man es irgendwie im Internet kriegen würde. Ist auch irgendwie eine Spezialbügelflasche. Also das kriegst du ja auch so. Also solche Flaschen habe ich noch nie gesehen. Du kriegst es immerhin, sehe ich hier gerade, Autobahnraststätte Hofolding. Was? Naja. Naja. Warum nicht? Mhm. Oh, hier. m-wein.de in der Einsteinstraße in München. Mhm. Das schaut doch mal nach einer Homepage aus. Vielleicht verschicken die auch. Okay. Was haben wir denn? Wir haben das Münchner Hell, wir haben den Jakobusbock, das Weißbier und was war das vierte? Das weiß ich schon wieder nicht mehr. Und was ist es drauf? Das Logo ist ein Uhu oder ist es eine Eule oder ein Adler? Ich bin mir nicht sicher. Schaut zumindest danach aus. Ich würde sagen, es ist ein Uhu. Es ist irgendwie so eine Art Uhu-Viech. Wir haben aber wollte ich gerade dummerweise wirklich was Dummes sagen. Kai, wo siehst denn du das? Internet. Internet. Das kannte ich noch gar nicht. Dieses Internet, gibt es das immer noch? Wir haben auf alle Fälle. Gibt es immer noch, das ist aber noch ganz groß. Ich habe gehört, dass der neue heiße Scheiß, ja. Wir haben für die auf alle Fälle vor kurzem auch eine so eine irgendeine Jubiläumszeitschrift gedruckt. Also die war dann, keine Ahnung, 70 Jahre alt oder was und eingescannt und nochmal gedruckt. Und da waren dann auch jede Menge, wie in so einem Fachjournal, halt jede Menge Werbungen für Bierzapfanlagen und Filtrieranlagen und so weiter und so fort drin. Das ist schon. Wir haben das eigentlich in der Zettelwirtschaft immer, aber auch hier so Handbierbrauer sind, glaube ich, auch Nerds. Mhm. Allerdings. Der Freund meiner Schwester, der braut ja selber. Stimmt. Und? Der Andi, gell? Ja, genau. Die haben jetzt mal einmal ein Bier zusammengekocht. Ist nur nicht ganz fertig. Ich glaube, an Weihnachten wird es dann verschenkt. Ich habe schon mal vorab getestet. War nicht schlecht. Also die haben ein IPA versucht. Ist, glaube ich, auch gut gelungen. Und der nerdet da auch total rum. Also am Anfang hat er sich natürlich erstmal zum Einstieg irgendwie so ein Polyethylen-Bottich gekauft und dann nach dem ersten Versuch gleich gesagt, nee, das muss man gut machen und dann natürlich gleich auf Alu umgestiegen und noch irgendwie so ein Raspberry Pi gekauft, damit man doch dann irgendwie den Rührprozess automatisieren kann und dann nicht mehr mit der Hand rühren muss und so ein Schwachsinn. Ja, Mann, das ist ja wohl. Und halt alles drum und dran und natürlich automatisch die Temperatur messen und alles drum und dran. Der steigert sich da total rein. Und dann ist er natürlich auch gleich zu so einem Stammtisch hingerannt, wo die sich dann treffen. Weil es gibt ja Meetups für alles hier in München. Ja. Und die gibt es dann auch für die privaten Bierbrauer. Und da hast du halt dann nur solche Spackos rumhängen, die sich halt darüber unterhalten, wie man das am allerbesten macht. Ist doch super. Und das sind halt alles so richtige Bier-Nerds. Ja. Aber es ist witzig. Es ist, hier, Nerds, kann ich gleich das nächste Thema anbringen. Ich war nämlich auf mehreren Nerd-Veranstaltungen. Und zwar dem dem Podlove Podcaster Workshop 2014B. Wir haben da vor einem halben Jahr schon mal drüber gequatscht. Mhm. Über das gleiche Event. Die Vorveranstaltung, ja, die Vorveranstaltung. Richtig, die Vorveranstaltung, der PPW14A als Hashtag. Genau, und diesmal waren es 100 Podcaster, die sich getroffen haben in Berlin. Nicht schlecht. Und da rumgenördet haben über Aufnahmetechniken, Inhalte, neue Formate, neue Software, neues Setup, was man so ausprobieren könnte. Genau, diesmal war der Kai nicht dabei, ich war alleine. Ja, ich habe es diesmal leider nicht geschafft, ja. Mhm. Wobei ich glaube, so von deiner Erzählung war es ja diesmal sogar noch besser als das letzte Mal, ja? Ja, definitiv. Also dadurch, dass es so 100 Leute waren, hatte man irgendwie mehr Spielraum, so die eigenen Interessen und Themen. Du meinst, die Themen waren differenziert und es haben sich trotzdem Leute dafür in Untergruppen dafür gefunden? Ja. Okay. Genau, also zurück zu Berlin und dem Podcaster-Workshop, was ich davon berichten will. Ja. Ist nämlich so dieses Gefühl, was da so rumwabert, dass irgendwie dieses Medium-Podcast und diese Podcast-Szene so ein bisschen, wie sagt man so schön, auf der Schwelle zu einer neuen, zu irgendwie einer neuen Welle ist. Also es gibt mittlerweile wahnsinnig viele medienerfahrene Leute, die aus anderen Bereichen kommen, also Zeitungen, Radio. Und vor allen Dingen Radio, genau, die dieses Medium irgendwie für sich entdecken und Jetzt habe ich auch irgendwie 3-4 große Artikel in amerikanischen Magazinen online gelesen. Dann ist ja dieser Serial Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört oder. Ich glaube, da musst du ein bisschen zu ausholen, um das mal ein bisschen einzuordnen, um was es da geht mit dem Serial Podcast. Ja? Genau, also inhaltlich geht es im Grunde genommen darum, dass halt ein Thriller? Das ist ja eine Kriminalstory, die ja auf Ereignissen, lass mich lügen, ich glaube Ende der 90er Jahre beruht und das praktisch die tatsächliche Geschichte eines Mordes, ich habe es auch noch nicht komplett gehört, ich habe mal einmal reingehört, erläutert. Mhm. Genau. Und die das wiedererzählt, ja. Und das also ist, ja. Ist es so eine Art, fast so hörbuchartig dann? Es ist so ein bisschen hörspielig, ja. Naja, ist ja nicht schlecht. Und das Neue daran ist halt, dass die das halt im Podcast-Format machen, genau. Und dass die halt seriell erzählen. Also deswegen wahrscheinlich auch Serial, oder? Ja. Ja gut, so neu ist das ja nicht. Das hat es ja auch, weiß ich, bei Krieg der Welten oder was im Radio. Im Radio gegeben, ja. Gab es aber bisher in der Podcast-Welt, gab es das so? Zumindest habe ich es noch nie irgendwo gehört, dass das. Es gibt auch Hobby-Leute, die auch praktisch Hörbücher vorlesen. Das gibt es schon. Ja. Ja, nicht Hörbücher vorlesen, sondern Bücher vorlesen. Mhm. So heißt es. Comics zum Beispiel. Wobei das ja rechtlich auf sehr dünnem Eis ist. Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall ist dieser Podcast ist wohl in Amerika ein ziemlicher Hype. Also die haben im Schnitt bis zu 5 Millionen Downloads. Das ist ja schon echt eine... Haben wir auch fast. Fast. Aber gut, fast. Wir sind ja auch nicht in den USA. Deutschland ist ein bisschen kleiner. Also wir haben nur 1 Million. Ja, gut. Und dass das wirklich eine extreme Resonanz hat und generell eigentlich in den USA ist das... Habe ich den Eindruck, Jens, du korrigierst mich, aber ich habe eher den Eindruck, dass es zumindest in den Medien und so weiter in den USA Podcasts mittlerweile wieder ein Thema sind. In Deutschland kann ich das noch nicht so richtig verzeichnen, ja? Ja. Naja, gut, wir haben ja da schon mal drüber geredet, über diesen Spiegel-Online-Artikel da von Ole Reismann, den ich ja jetzt ziemlich unspektakulär fand. Ich glaube schon, Podcasts finden dort drüben mehr statt. Auch in anderen Medien und so ein bisschen mainstreamiger. Mhm. Was für mich irgendwie so ein bisschen lanciert derzeit aussieht. Ja, also so wie Twitter eigentlich. Weil das kam ja auch dann auf einmal in den USA richtig groß in den Medien raus. In Deutschland ist es ja nach wie vor eigentlich ein Nischending. Ja, das nach ist richtig, vor. Ja. Und Twitter hat auch aufzuwachsen, ja. Ja, Instagram ja, hat jetzt mehr User als Twitter, ja. Ja, gut, ja. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall scheinen die Leute auch mit dem Podcast in Amerika mittlerweile einigermaßen konstanten Einkommensstrom zu generieren. Mhm. Ja, sodass das wahrscheinlich daher so ein bisschen rührt, dass jetzt eben viele irgendwie von diesem zweiten, dritten, vierten Hype der Podcasts sprechen. Und wie generieren die Einkommen über einen Podcast? Also die amerikanischen Podcasts haben halt überhaupt kein Problem damit, einfach zwischendrin einfach Werbung zu machen. Mhm. Ja. Ja, also die meisten großen Podcasts da drüben, die haben halt dann so ein... Wir sollten mal bei der Forschungsbrauerei München anrufen und fragen, was denn das eigentlich wert ist, dass wir hier über ihr Bier sprechen. Das Bier hat nichts gekostet, das ist gesponsert. Das ist und der Wastel genießt es aber auch richtig, das finde ich gut. Ja. Ich genieße es auch, mir schmeckt es hervorragend. Das schmeckt hervorragend, ja. Jens, nimm dir hier noch einen Schluck, weil jetzt ist es nämlich gleich weg. Genau, also auf jeden Fall, was ich noch zu diesem Podcast-Ding sagen wollte. Ich glaube schon, dass Podcasts als Medienform, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das wirklich ein eigenes Medium gleich sein muss, sondern einfach als Mischung aus klassischem Rundfunk und zeitsouveränem Hören schon ein Wachstumsmarkt ist. Mhm. Und was halt häufig immer gebracht wird als Beispiel, ist diese Hörsituation im Unterwegssein, im Auto, in der Bahn, in den U-Bahnen. Und wenn wir, also ich meine, wir tragen ja jetzt alle irgendwie unsere Handys mit uns rum, haben konstanten Internetzugriff bis auf den Wastel. der noch immer ein Nokia 6110 besitzt oder mittlerweile auch schon ein anderes. Das ist noch was anderes. Sony irgendwas mit Walkman. Ich weiß immerhin noch, was ein Walkman ist. Ja, aber ist das mit den Postcards, also ich sehe das eigentlich ein Stück weit als eine gewisse logische Konsequenz, ehrlich gesagt. Weil du hast so Sachen wie Instagram, wo du deine Bilder der Welt zur Verfügung stellst. Du hast sowas wie Facebook, da wo du deine Meinung der Welt zur Verfügung stellst, oder Twitter. Du hast dann sowas, irgendwelche Sachen, YouTube, wo du deine Videos der Welt zur Verfügung stellst, und dann logischerweise musst du an irgendeinem Punkt musst du deine mündlichen Ergüsse, geistigen Ergüsse in mündlicher Art der Welt auch irgendwo zur Verfügung stellen. Das ist, denke ich, schon eine logische Konsequenz. Wenn das halt mal an der Basis der Bevölkerung ein Stück weit angekommen ist, also erst natürlich hören, aber dann auch generieren, dann finde ich das gar nicht so ungewöhnlich. Nein, das ist es sicherlich nicht. Ja, also ich glaube schon, dass es noch eine hohe technische Hürde für dieses ich abonniere mir einen Podcast gibt. Ja. Aber wenn die mal genommen ist, und ich glaube, so schwierig ist die gar nicht zu nehmen, dann glaube ich schon, dass das irgendwie weiter aber du hast doch jetzt bei wachsen kann. Du hast doch bei iOS 8 jetzt dann automatisch diese Podcast-App genau. mit dabei. Die hattest du schon vorher. Schlimm, dass ich das sagen muss, aber ja. Aber das bedeutet ja, also du brauchst ja eigentlich den, wenn man dann von einem Markt spricht, aber du brauchst ja den Markt dafür. Also du brauchst genügend Leute, die sich dann auch damit auseinander, also sich den Content reinziehen wollen. Und ich glaube, das ist jetzt der Unterschied zwischen YouTube und sowas ist halt doch, dass der Content, dadurch, dass der halt aufwendiger ist zu generieren, für die meisten Leute, also der Zugang dazu eher, sagen wir mal, Nischenmenschen anspricht. Weil du da ja nicht alles kriegst, was du zum Beispiel bei YouTube kriegst. Da siehst du halt süße Katzen und lachende Babys und prügelnde Hooligans und sonstiges. Und das kriegst du ja bei Podcasts jetzt nicht so, sondern deswegen ist ja der Markt deutlich kleiner, würde ich mal sagen. Videos kannst du halt in so Happen konsumieren. Ja, ja. Auch. Ja. Und das geht natürlich beim Podcast 10 Minuten schwierig. YouTube-Video ist schon lang. Genau. Ja. Das ist aber bei, das hast du doch bei 10 Minuten Podcast ist halt einfach scheiße kurz. Schau mal, wenn du reingehst auf Süddeutsche oder FAZ im Internet und du hast da einen Artikel, der sich über 4 oder 5 Seiten hinzieht, da hast du doch auch, also die Schwelle ist unglaublich hoch. Also wenn du nach der ersten Seite denkst du dir schon, ja, interessiert mich das Thema jetzt viel genug, um da überhaupt weiterzulesen. Deswegen konsumieren die Leute ja auch auf Bild.de, weil es ist nämlich deutlich kürzer. Und es gibt ja auch, keine Ahnung, es gibt natürlich schon so Radio-Podcasts, wie über sich Lotters Fußballwelt oder weiß der Geier, das ist halt 1,5 Minuten lang. Da werden wahrscheinlich die Downloadzahlen auch relativ hoch sein, aber ich denke, bei so Formaten wie dem hier, da wirst du nie in die nein, Millionen kommen. Das nein, geht ja natürlich nicht. Klar. Nee, aber also das Interessante finde ich halt durch dieses Hype-Phänomen oder Überschrift, gibt es halt mittlerweile echt viele Leute, die so in diese Richtung strömen und die da dem Medium schon an Breite geben. Mhm. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch gehört, dieses Systemfehler von Christian Grasse, der ist irgendwie freier Radioreporter, wie nennt man das, Radiomacher? Journalist. Journalist, genau. Das ist halt so ein richtiges Radio-Feature, das der aber gar nicht im Radio anbietet. Also es läuft nicht irgendwie im Deutschlandfunk oder Deutschlandradio, sondern das macht der wirklich explizit als Podcast eben veröffentlicht. Richtig aufwendig, richtig spektakulär. Serial ist für mich auch so eine Sache, ja. Da ist ja der eigentliche Aufwand natürlich schon die Produktion, aber du brauchst halt auch so Sachen wie Drehbuch, du brauchst irgendwie Leute, die sich ein bisschen Sounddesign überlegen. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch diesen Welcome to Night Vale Podcast, ja, das ist auch unglaublich. Ist auch so eine seriell erzählte Geschichte im Grunde genommen, so eine hypothetische Stadt, Night Vale, in der irgendwelche abstrusen Sachen passieren. Also da ist richtig viel Production Value drin, wo Leute Drehbücher schreiben, wo verschiedene Sprecher im Grunde genommen so ein Hörspiel machen. Mhm. Und das Ganze wird dann eben in Episoden, ja, so wie es halt ein Podcast von der Technikseite her auch vorsieht, dann eben so scheibchenweise veröffentlicht. Und das glaube ich schon, dass das irgendwie dieser Verbreitung des Mediums schon zugute kommt. Aber ich gebe dir schon recht, Bastel. Also jetzt so der typische 2,5 bis 3 Stunden, wir reden mal über Gott, die Welt und Türklinken, wird sicherlich nicht 6-stellige Abonnenten zahlen, insbesondere wenn er auf Deutsch ist. Ich sehe das halt, wenn ich irgendwem erzähle, dass wir Podcast machen, sagt jeder, hey, cool, Podcast, wie lange dauert denn der? Ja, so zwischen 2 und 2,5 Stunden. Was? So lang? Ach, das hört doch kein Mensch an. Höre ich nie am Stück. Also wollt ihr das nicht aufteilen in kleine Happen oder. Aber das ist ja, man muss es ja auch eigentlich nicht am Stück hören. Ja, man kann es ja immer mal hören, wenn man Lust drauf hat, ja. Ich kann ja den Podcast hören immer zum Abspülen empfehlen. Mhm. Aber ich immer im Urlaub. Ja, gehört. Oder zum Autofahren auch super, ja. Ja, ist richtig. Zum Autofahren auch super. Aber Jens, was waren denn so die Thesen während dem Workshop hinsichtlich, ja, jetzt neue Welle Podcast ist jetzt doch wieder populär, zumindest in den USA. Was waren denn da so die Punkte, die so die Macher so angebracht haben? Was wurde denn dazu so gesagt? Also ich glaube, es gibt schon viel, viel Skepsis so in der Szene, in der deutschen Szene. Mhm. Es gibt aber auch unglaublich viel Hoffnung. Also ich glaub schon, dass es, ich würde sagen, so 2-3 Dutzend Leute gibt in Deutschland, die unglaublich gerne über Podcasting direkt oder das auch indirekt irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen. Mhm. Ja, also entweder halt wirklich durch Werbung oder eine Community, die irgendwie auf freiwilliger Basis irgendwie so ein bisschen was zahlt. Oder halt indirekt im Sinne von, ich produziere hier mal irgendwie was Spannendes, wo viel Wert irgendwie reinfließt, wo klar erkennbar ist, dass ich mich einem Thema gut nähern kann und das gut erzählen kann und hoffe, das dann irgendwie als Anker zu nehmen, um irgendwie Folgeaufträge im Radio oder für, keine Ahnung. Für mich ist immer das beste Beispiel für sowas, wo mir dann erstmals klar geworden ist, wie viel Wert da eigentlich drinsteckt, ist dieser schöne Ecken-Podcast. Mhm. Das sind 2 bis 3 Leute, die laufen mit einem Outdoor-Aufnahme-Equipment durch Städte und erzählen sich dann im Grunde genommen Geschichten zu den Orten, an denen sie vorbeikommen. Mhm. Klingt witzig. Genau, ist interessant, ist witzig. Sind es immer wieder die gleichen oder sind es also die gleichen in den gleichen Städten? Oder sind nein, das sind die gleichen Leute, aber die halt, keine Ahnung, treffen sich einmal in Hannover, einmal in Göttingen, dann in Berlin. Und erzählen Köln. Aber reale Gegebenheiten zu diesen Plätzen oder erzählen Geschichten oder finden dazu. Da Geschichten? Nein, genau. Erzählen dann tatsächlich, keine Ahnung, wieso? Wir sind hier an der Ecke Schelling-Ecke Barer Straße, Schelling-Salon, machen 3-4 Fotos irgendwie, machen dann vielleicht noch Atmosphärenaufnahmen, wie hört sich es an dem Ding an, was du dann, also das hörst du ja dann sozusagen, ja, erzählen halt Geschichten dazu. Also die erzählen die Geschichten zur Architektur. Im Nachhinein. Nee, während sie da sozusagen vorbeilaufen. Also. Ja, also im Grunde genommen haben die einen Plan, wo sie hinwollen, ja, also haben halt irgendwie 3-4 Sites, wo sie hingehen, nehmen das auf, haben natürlich die ganze Atmosphäre mit dabei und haben dann halt eben einen Plan, was sie zu den einzelnen Punkten, wo sie hingehen wollen, halt erzählen. Und vielleicht läuft irgendwie nochmal ein Igel über die Straße oder, keine Ahnung, eine Flasche Bier fällt aus dem 3. Stock. Dann ist das natürlich, also dann wird das halt auch irgendwie mitgenommen, aber die haben schon Nachbearbeitung. Also du kriegst jetzt nicht irgendwie, wir machen mal 2 Stunden Stadtspaziergang durch Schwabing West oder so. Und wir haben da mal auf dem ersten Workshop, wo ich war, haben wir halt mal drüber gesprochen, dass man sich halt total gut das als Konzept vorstellen könnte für so Tourismus, für so Touristenführer, ja. So Schwabing mal anders, Schwabing von Eingeborenen für Touris, unterschwellige Geschichten. Das wäre ja von irgendwelchen Stadtrundgängen ja auch, wo die Leute auch mit Kopfhörer und Gerät rumlaufen. Und wenn du das noch du kannst dir das ja maximal interaktiv vorstellen, ja. Also du kannst es dabei GPS-Daten loggen, könntest dann auf einem Display irgendwie Fotos zeigen, die die Leute, als sie den Podcast aufgenommen haben, irgendwie gemacht haben und so. Also das, es gibt da im Grunde genommen eine Myriade an coolen Anwendungsfällen, wo ich sage, da ist das Medium Podcast total für geeignet, weil du halt einfach dieses Gerät, auf dem du die Dinger abspielst, und das ist halt bei den meisten Leuten irgendwie ein Smartphone, weil das halt ein vollständiger Computer ist und du damit im Grunde genommen alle Möglichkeiten hast, die dir so ein Computer halt bietet. Gerade in der Darstellung, ja. Genau. Also ich denke, da ist noch, steht noch einiges aus, was die Frauen und Männer in dieser Szene noch alles vorhaben. Und eine Sache noch, dieses Community-Building, also wir treffen uns zum Thema Podcast und reden jetzt ohne große Pläne einfach mal über das, was wir machen, das, was wir vorhaben und das, was wir gemacht haben. Das wollen wir so ein bisschen in die Breite bringen, und jetzt gibt es auch eine Meetup-Gruppe für Münchner Podcaster und Podcast-Hörer. Ja. Ich suche mal gerade die URL, falls jemand Bock hat. meetup.com/podcast-muck, M-U-C. Genau, also wir hatten unser erstes Treffen Anfang Dezember, 4. Dezember. Da waren schon einige Podcaster da. Ich glaube, wir waren 10 oder 12 Leute insgesamt. Genau, und geplant ist am 20. Januar so das erste offizielle Stammtischtreffen da. Also nicht Stammtisch-Podcast, sondern das erste große Münchner Meetup dort abzuhalten. Derzeit ist 20. Januar irgendwie der Termin. Genau, und wer Lust hat, ist gerne aufgerufen, dort zu kommen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, da zu sein. Sieht wohl. War das letzte Mal allerdings auch Hörer da oder fast nur Podcaster? Das letzte Mal waren 2 Hörer und ich glaube, der Rest war Podcaster. Okay. Also wie gesagt, cool. Das kommt ja jetzt aus der Produzentenecke. Ja. Mhm. Also wir haben das wirklich da in Berlin irgendwie mal besprochen und haben gesagt, hier kommen, wir müssen uns auch mal in München treffen. Genau, und das ist ganz gut gelaufen so. Ja, und ich hoffe, das wird jetzt hier irgendwie zur einigermaßen regelmäßigen Instanz. Cool. Da sehe ich den Jensi. Jawohl, da bin ich. Da ist er. Ja, Kai, willst du uns nochmal was von deinen Reisen erzählen? Sehr, sehr gern, ja. Ja, ich war Mitte November in Kalifornien, war da zunächst auf eine Hochzeit und bin dann noch ein bisschen durch Kalifornien gereist, und ich war wieder hellauf begeistert von der doch immer noch stetig wachsenden Bierkultur oder Craft-Bierkultur in Kalifornien. Das fängt damit an, dass du selbst, ich war im Sequoia Nationalpark und da gab es, ist sehr klein, ich habe da in einem kleinen Städtchen ein bisschen außerhalb von dem Nationalpark übernachtet, und da gab es halt nur so einen kleinen Supermarkt, aber selbst in diesem kleinen Supermarkt hattest du, ja, also ich will nicht lügen, aber ich glaube 35 oder 40 verschiedene Sorten Bier. Und ich habe mich natürlich bemüht, so viel wie möglich auszuprobieren. Das war also schon mal grandios. Ganz uneigennützig, ja. Ganz, ganz uneigennützig, alles für den Dackel, alles für den Podcast. Sehr ja. gut. Aber das eigentliche Highlight kam dann, als ich dann nach Santa Barbara bin. Da war ich dann noch 2-3 Tage und hatte wirklich im Umkreis von, ja, ich will nicht lügen, aber ich glaube von 500 bis 800 Metern hatte ich 3 Brauereien. Also kleine Brauereien. Und meine Lieblingsbrauerei da war Figueroa Mountain Brewing. Und die hatten sage und schreibe, ich glaube, 20 verschiedene Sorten selbstgebrautes Bier am Hahn. Ja? Und das war einfach, einfach grandios. Ja? Ganz, ganz, ganz verschiedene Sorten zum Teil, ja, von dem von mir sehr favorisierten IPA über Stout, über Dark Beer. Also das war einfach schön und auch so eine ganz lockere Atmosphäre, wenn du, wenn du ja mit in Deutschland, wenn du da irgendwie eine Brauerei gehst, das hat ja immer so was ganz Uriges. Mhm. Also das ist ja immer sehr, sehr, sehr, sehr traditionell mit dem Schankraum, ist immer so ein bisschen altbacken. Also ich habe da nichts dagegen, mir gefällt sowas eigentlich auch ganz gut. Aber die Brauereien oder diese, ja, diese Mini-Breweries, in denen ich da war, das war so ganz modern. Mhm. Ja, das war auch ein ganz, ganz junges Publikum, irgendwie alle so zwischen ja, Mitte 20 bis Ende 30. Und auch so von dem ganzen Styling, wie das so aufgemacht war, so sehr, also hip im positiven Sinne, nicht jetzt so hipstermäßig, aber sehr modern. Und ja, die Bierqualität war einfach wirklich Bombe. Ja? Also mhm. Es war, hat unheimlich Spaß gemacht und der Laden jeden Abend voll. Also ich war 2 oder 3 Abende war ich dann, bin ich immer mal so die verschiedenen Brauereien durchgelaufen und immer richtig was los und einfach diese Vielfalt, das hat einfach unheimlich Spaß gemacht. Du konntest dann dort eben verschiedene Biere ausprobieren, hast immer so ein Viererbrettel bekommen, wo irgendwie 4 verschiedene Sorten Bier jeweils irgendwie, ich glaube, es waren 0,15 oder sowas drauf waren. Und da war einfach, das hat einfach richtig Spaß gemacht und es war einfach nett, ja. Und das vermisse ich so ein bisschen in Deutschland. Wir hatten es vorher von der, wie heißt es, Forschungsbrauerei. Mhm. Ja. Wie viel Biere haben die im Angebot? 5, glaube ich. 6, 7, 5, ja. Und die, da diese Figueroa Mountain Brewery, die haben, wie gesagt, knapp 20, ja. Ich frage mich auch, wie die das machen, ja, dass die das so überhaupt so einen Output haben und das ist ja alles frisch gezapft. Mhm. Heißt, muss auch entsprechend abgesetzt werden, damit es nicht schlecht wird. Aber das macht halt unheimlich Freude, da so viel verschiedenes Bier auszuprobieren können. Ja, das stimmt. Ja, sowas kommt ja hier auch so langsam immer so ein bisschen in Gang. Also es gibt jetzt auch immer mehr kleine Brauereien, die eben auf diesen Geschmack gekommen sind. Aber, also gerade in München tut sich da noch nicht ganz so viel. Aber zum Beispiel in München, Crew Ale, genau, Crew. Haben die eigentlich einen eigenen nee. Schankraum? Nee. Die haben so eine Art Büro, in dem sie halt einfach ihren Vertrieb machen und alles drum und dran. Aber die mieten sich halt, wenn sie brauen, eine Charge brauen, dann mieten sie sich ein und brauen halt für eine Zeit und dann ist es da und dann verkaufen sie es. Ich glaube auch, dass das in München oder in Deutschland vielleicht sogar allgemein mit Schankräumen gar nicht so einfach ist, weil ich glaube, die Brauereien haben Häuser oder Gaststätten und da, wenn du dich da als Wirt einmietest, dann bist du da, glaube ich, an die Brauerei und ihr Bier gebunden. Mhm. Naja, du kannst jetzt nicht einfach irgendwie 10, 20 verschiedene, es sei denn, du machst es halt komplett in Eigenregie. Es gibt zum Beispiel im Glockenbachviertel das Für Freunde, ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt, die schenken Haniel aus. Ja, ja, aus Heimhausen. Nach wie vor. Ja. Voll Deibel. Ja, ja. Ist nicht das Beste von der Welt. Oh, aber das 1608er, das ist schon trinkbar. Ja. Und Spezi. Und das Spezi ist gut. Ja. Spezi, das kann was. Ja, Spezi ist sehr gut. Muss man schon sagen. Ja, aber also, okay. das ist halt leider so ein bisschen in München so, dass man halt jahrelang, also es gibt halt einfach nur die 4 Traditionsbiere in Bayern und die werden halt von allen gebraut und mehr gibt's halt nicht. Und dass es eigentlich drumrum noch mehr gibt, kommt erst so langsam an hier. Glaubt ihr denn, dass das sich in Deutschland irgendwie auch so ein bisschen mehr durchsetzen wird? Also das wird natürlich immer eine Nische sein, das, ja? Ja, definitiv. Ich weiß, ja. Also ich glaube, der Deutsche an sich ist Kastenkäufer. Mhm. Und du kaufst, ja, es ist doch so, du kaufst einen Kasten hiervon oder du kaufst einen Kasten davon oder du kaufst einen Kasten von was. Aber stell dich mal einen ganzen Tag im Getränkemarkt an die Kasse hin und schau mal, wer hat den gemischten Kasten Bier. Das sind die allerwenigsten. Und da wird es, glaube ich, im Prinzip auch bei den Gaststätten ein Stück weit irgendwo hinauslaufen. Du hast schon irgendwie vielleicht noch 2, 3 andere, dass du mal irgendwie sagst, die einen haben, und da, selbst da bist du in den meisten Fällen ja dann irgendwie, wenn sie halt dann Augustine ausschenken, haben sie vielleicht noch ein Becks oder was mit dabei als Alternative oder so. Mhm. Aber alles, was darüber hinausgeht, da ist dann auch schon Ruhe. Und ich glaube, die allermeisten Leute, die gehen dann auch nicht weg, um hier mal so gepflegt ein Bierchen, ein kleines Bierchen zu süffeln und dann noch ein anderes zu probieren, sondern die gehen irgendwo hin und stellen sich die vier halbe rein und dann. Ja, ja, das auf jeden Fall. Sagen wir mal, von der Masse her wird es auch immer so bleiben. Das zeigen auch die Zahlen, dass halt auch Oettinger halt den größten Ausstoß hat. Und wenn sie den größten Ausstoß haben, dann haben sie das auch nur, weil sie den größten Absatz haben. Insofern ist es den Leuten jetzt nicht unbedingt wichtig, dass sie halt viel Varianz haben und viel unterschiedlichen Geschmack und sonst irgendwas Erlebnis, sondern... Obwohl ich halt wirklich glaube, also ich rede mir das zumindest schön und irgendwie glaube ich es aber auch, ich glaube, dass da zumindest in größeren Städten in Deutschland... Da ändert München sich das schon. Frank, wenn du da sagen würdest, hier, du machst auch so und hast die Möglichkeiten irgendwie da eine kleine Brauerei mit einem eigenen Schankraum zu machen. Ich glaube, das würde mit Sicherheit sein Publikum finden. Ja. Das davon funktioniert auch teilweise. Also wenn du mal schaust, zum Beispiel die Giesinger Brauerei macht es ja so. Also die haben ja eins von diesen alten Gebäuden da gegenüber von der Kirche in Giesing, haben die ja übernommen, da ihr Ach, da sind die auf diesem komischen Hof. Ganz genau, auf dem komischen Hof sind die, wo auch noch irgendwie zwei andere Firmen mit drauf hocken. Und da haben die ihre Brauerei und oben drüber haben die eben noch ihre Schankstube und unten drunten ist noch so ein bisschen Merchandise von ihrem Kram, den sie halt haben. Das ist alles nett eingerichtet und ich war letztes Wochenende da mal kurz wieder, weil wir nach dem Essen gehen noch ein Bier trinken wollten. Es war gerammelt voll, es war unmöglich, irgendwo noch Möglichkeiten, also nicht mal mehr an der Bar haben wir es geschafft, noch ein Bierplätzchen zu ergattern. Es ist jetzt auch nicht riesig insofern, aber das funktioniert. Die Giesinger Brauerei macht natürlich jetzt, sagen wir mal, nichts Außergewöhnliches. Also die machen jetzt keine ungewöhnlichen Biere, keine Ales oder sonst irgendwas. Die machen halt ganz klare Standards, aber zumindest das Konzept von diesem, ich mache was Originelles, irgendwie stadtbezogen, vor allem auch noch ortsteilbezogen, irgendwie ein bisschen ungewöhnlicher, nicht auf die große Masse und so, das kommt schon an bei den Leuten. Hast du auch am Publikum gesehen, also das war sehr jung teilweise und aber auch älter, aber halt vom Aussehen halt, sagen wir mal, das sind halt Leute, die sagen, mei, mir ist halt sowas irgendwie was wert. Und so. Ist auch, glaube ich, auf der Auer Tull zu kaufen, habe ich es, glaube ich, auch schon gesehen. Ja, genau. Und davor waren wir beim Essen in einem relativ neuen Restaurant und die schenken zum Beispiel Crew Ale aus. Komplett. Also die haben keine Standardbiere. Ich weiß bloß nicht, ob das irgendwann bei der Masse zünden wird. Bei der Masse wird es wahrscheinlich nicht zünden, aber zumindest, dass es früher hatten die Leute, die theoretisch für sowas offen waren, hatten da auch kein Gespür dafür und auch noch gar keine Möglichkeit, das irgendwoher zu beziehen. Aber mittlerweile ist es angekommen und es gibt Leute, die dafür offen sind und für die ist dieser Markt jetzt schon da langsam und die vergrößern dann den auch noch ein bisschen. Aber früher gab es das gar nicht und es wusste auch niemand. Ja, aber die meisten gehen ja trotzdem, glaube ich, irgendwo hin, wo sie sagen, der Laden ist cool und nicht das Bier ist gut. Dann gehst du halt rein, ich kriege ja Helles, aber dann ist dir das wurscht, was für Helles du kriegst. Kai? Ja, das wird ja auch in den USA, wird das, denke ich, vielleicht in Kalifornien ist das Ganze relativ populär, aber was ist das meistverkaufte Bier in den USA? Wahrscheinlich Budweiser oder Miller. Also das wird ja auch da nie den Massenmarkt treffen. Miller Lite sogar. Oder Miller Lite oder irgendwie so ein Mist, ja. Aber ich bin da immer wieder begeistert, wenn man da vor Ort ist und das so sieht und finde es schön, wenn sich sowas auch ein bisschen mehr in Deutschland durchsetzt. Ja. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dieses Phänomen, dass irgendwie Sachen sich so ausdifferenzieren. Ja? Also so ein homogenes Gut wie Bier. Also ich glaube nicht, dass in den 80er Jahren jemand eine ähnliche Diskussion geführt hätte über verschiedene Biersorten, wie wir es heute tun. Höchstens, welches mehr Kopfweh macht. Genau, ja. diese Diskussion über die ehemalig homogenen Sachen, dass sich das so ausdifferenziert, das finde ich schon irgendwie so ein neues Phänomen des 21. Jahrhunderts. Ich habe da letztens mit einem guten Freund von uns drüber gesprochen, der Meinung ist, dass der Mainstream, also diese breite Masse irgendwie von vielen Sachen überhaupt keine Kenntnis hat, das nicht wahrnimmt. Und ich habe ihm dann dabei gepflichtet, aber ich glaube halt, dass die Breite dieses Mainstreams total abnimmt, weil sich irgendwie so viel ausdifferenziert. Ja? Es gibt irgendwie die IPA-Liebhaber, die Stout-Liebhaber, die keine Ahnung, wir brauen unser Bier selber Liebhaber, die Münchner Brauerei-Liebhaber, die fränkischen Landbier-Liebhaber und die Masse. So, ja, und früher gab es halt nur die Masse und vielleicht noch so ein paar Trinker. Ja, aber du hast ja früher auch sowas gar nicht bekommen. Also das gab's gar kein Stout irgendwo zum Beispiel. Aber du konntest das nur trinken, wenn du halt in England warst, dann gab's es halt. Ja, oder du hast gar nicht die Möglichkeit gehabt, es wirklich zu finden. Weil jetzt gehst du rein, gibst bei Google ein Stout-Bier in München und dann findest du zwei, drei Kneipen. Aber das ist doch zum Beispiel ein Phänomen, das trifft doch irgendwie auf alle popkulturellen Sachen zu. Egal, ob das jetzt Bier ist oder Wein oder... Oder Tequila oder Gin. Ja. Wo waren wir dann? Geburtstag wurde auf einmal 20 Gin. Die verschiedene Niederlassung. Bestimmt. Mindestens. In der Niederlassung war das. Für mich ist das wirklich, das ist überall, ja. Mhm. Es ist irgendwie Popmusik. Ja. Ja. Wer hört heute noch irgendwie Chartsmucke? Naja, gibt's viele, sonst wären die ja nicht in den Charts. Naja, klar, es gibt schon viele, aber es ist halt nicht mehr so, dass alle irgendwie das neue Phil Collins-Album hören. Mhm. Ja? Jetzt zu Weihnachten schon, da verschenken sie es alle an die Eltern. Was ich noch schlimmer finde, ist, wenn sie sich im Radio irgendeinen Hit wünschen, der eh jede Stunde einmal läuft. Oder, da kriege ich Ausschlag. Oder zum Beispiel, wann habt ihr das letzte Mal mit Arbeitskollegen über das, was gestern Abend im Fernsehen lief, geredet? Ja, weil keiner fährt. Außer Tatort. Genau. Den schaue ich nicht. Genau, weil Fernsehen, ich glaube schon, dass viele Leute noch Fernsehen, aber es gibt halt einfach eine zu breite, ausdifferenzierte, jedes Geschmäcklein bedienende Kanallandschaft. Ja? Also die Leute, die nicht fernsehen, die schauen halt irgendwie, die streamen sich halt irgendwie die neueste britische Serie. Mhm. Und die Leute, die darauf keinen Bock haben, gucken halt irgendwie eine DVD von, keine Ahnung, Simpsons Staffel 14. Das stimmt schon, aber ich glaube, gerade wenn es um Genussmittel geht, sei es Wein, sei es Bier, ich glaube, der Unterschied ist ja, also so empfinde ich das zumindest, dass die wenigsten wirklich sagen, ich bin jetzt der fränkische Landbierfreund, wie du das eben genannt hast, sondern ich glaube, entweder gibt es diejenigen, die einfach das Bier trinken, was ihnen schmeckt, ja, die also so die Fernsehbiere trinken, oder eben Leute, die sagen, hier, ich interessiere mich für Bier und ich bin auch für neue Dinge offen und probiere die aus und probieren dann eine große Vielfalt, ja, und sagen nicht nur, ja, ich trinke jetzt nur fränkisches Rotbier oder sowas, ja, weil ich denke, wir vier sind alle an Bier interessiert und man probiert halt einfach das immer mal was Neues, ja, ob es das ein IPA ist oder ein Stout oder sonst irgendwas, hauptsache mal etwas, was man noch nicht so kennt, ja. Ja, aber das beschränkt sich, ich sage jetzt mal, bei uns beschränkt sich das ja nicht ausschließlich auf Bier, also ich glaube, dass wir dann schon eher die Typen sind, die allgemein offen für neue Dinge in jegliche Richtung. Egal, ob das jetzt, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, in der Philharmonie ist jetzt, kommt ein geiler Jazz interpretiert und du denkst, hey, ich habe mein Leben lang noch keinen Jazz gehört, dann ist man da vielleicht doch durchaus gewillt, sich das mal anzuhören. Wohingegen, ich behaupte mal, unsere Eltern vielleicht eher noch irgendwie sagen, hör mir auf mit dem Mister. Das liegt aber am Alter. Nee, oder einfach mal Hummer mit Knödel essen. Das hat mein Vater mit 30 auch noch nicht gemacht. Weil eigentlich die Fett gab es da auch schon. Wie war das Hummer mit Knödel? Ja. Einfach mal was Neues. Ja. Gegrillte Weißwurst. Mhm. Also irgendwo hört es auf. Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Wie ich in Schweden war, hat mir der Tino vom Hardy Weißwurst in der Dose mitgebracht, 2 Stück. Aufgemacht, angeschaut, gelb gewesen, weggeschmissen. Gelb gewesen? Gelbe Weißwurst. Was? So widerlich. Also gelb ist natürlich schon richtig ätzend. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das ist ein bisschen unter der Gürtellinie. Ja. Vielleicht eine Beleidigung. Er hat es ja nur gut gemeint. Genau. Wastel, du hast auch nicht nur Bier mitgebracht, sondern auch eine thematische Ausrichtung. Aber stopp. Apropos Bier, ich habe nämlich eigentlich schon längere Zeit nicht mehr. Stimmt. Würde ich wir müssen, ja, ich hole mir auch noch schnell Neues. Ja. Wir brauchen vielleicht einen Mundschenk. Ein Mundschenk? Ja, den sollten wir uns einstellen. Wo ist überhaupt das? Ich hole mal das Bier. Ich habe auch keinen Mundschenk. Auf dem Balkon, ich muss mir auch einen. Einen Moment. So, ich bin dann wieder zurück. Ich schließe mal die Büchse der Pandora wieder. Die Büchse. Jetzt haben wir ein Dunkel. Wir haben hier ein Dunkel. Kellertrüb, das ist sogar kein Keller. Was, ein Kellertrüb oder ein dunkles? Unfiltriert Kellertrüb. Ja, lass mal hier ploppen. Ich plopp nochmal. Ui. Da wird das Kind gleich wach von der Geräuschkulisse. Na, von so einer geöffneten Flasche Bier kann man ruhig mal wach werden. Aber echt. Lies mal vor, was draufsteht. So, also wir öffnen jetzt hier das zartmalzige, vollmundig süffige, dunkle Bier mit einer leichten Hopfnote. Braufrisch aus der Forschungsbrauerei Biermanufaktur München. Das Münchner Naturquell Dunkel. Mhm. Frisch aus der Münchner Isar-Quelle. Aha. Boah, das ist aber auch echt dunkel. Karamellig dunkel. Karamellig. Ich bin gespannt. Das hört sich auch gut an, wenn man das so einschenkt. Ja, dunkle mag ich recht gern, weil die meistens immer ein bisschen Geschmack haben. Ich war auf der Homepage übrigens gelesen, du kannst bei denen auch Fassel kaufen. Mit, ich glaube, 10, 20 Liter oder so. Das wäre da auch nochmal was, ja. Fassel ist auch immer schön. Ich trinke jetzt gerade ein Original Sternler aus Würzburg. Sternler. Unser Sternler ist hell und schlank. Schlank. Begeistert durch seinen milden und dennoch vollmundigen Geschmack. Die feinwürzige Erfrischung zu jeder Jahreszeit ein extra mildes Bier. Aha. Na ja, gucken wir mal. Ist auf jeden Fall so ein fesches Mädel vorn drauf. Jens, ich hab dir mal ein Bild geschickt. Kannst du ja mal den Jungs mal zeigen, ja? Der Jens. Das teilt er nicht, ja? Nee, er weigert sich. Schaut dir aber ziemlich ähnlich. Stinkt ein bisschen. Hast du mir das über Skype geschickt? Per iMessage. iMessage, guck mal. Das ist schon mal eine hervorragende Wahl gewesen. Krass. Sternler. Sternler. Scheint hier anstrengend zu sein. Also, fällt gegenüber dem Vorgänger, gegen dem Bier, was ich zuvor getrunken habe, was ich ja dann nochmal vorstellen werde. Deshalb wird auch nicht verraten, was ich vorher getrunken habe. Ein bisschen ab, ja. Also ich nippe hier gerade an dem. Und ich habe eigentlich etwas Süßes erwartet. Es ist ja jetzt leicht stoutig schon. Das würde ich allerdings auch sagen. Das geht schon schwer in die Richtung. Ich hätte jetzt was Süßes erwartet, aber es ist leicht stoutig. Aber das mag ich. Ich mag sowas. Also es ist bitter. Und ich finde, es schmeckt nach Schokolade. Ich kann mir nicht helfen. Mhm. Leicht. Was? Nicht schlecht. Kann man trinken. Okay. Der Jens sagt noch nichts. Das heißt, er mag es nicht. Ich kenn ihn doch. Jetzt wird er auch noch rot. Ja. Und er kratzt sich. Ich habe mich überall so nervös. Ich da so Blicke. No TV and no beer makes Homer go mad. What? Nein! Ja, kann man schon trinken. Ich bin halt jetzt nicht so der Dunkelbier-Fan, ja. Mhm. Das ist mir einfach immer zu direkt in die Fresse. Mhm. Was sind das, Umdrehungen? Das mehr? 5-4. Das hält sich aber noch im Rahmen eigentlich. Oder was meinst du mit? 4 gegen 4-9. Was meinst du mit? Ein Zehntel mehr. Voll in die Fresse. Vom Geschmack her. Vom Geschmack her, so. Ja. Okay. Mhm. Nö, aber ich mag es immer gern, wenn es etwas mehr Geschmack hat. Nach vorne geht. Mhm. Mhm. Na, da bin ich wohl mehr der Feinschmecker in unserer Runde. Feinschmecker nennt er das. Also ich bin ja auch immer, für ein dunkles bin ich auch immer zu haben, ja. Also. Das kann schon was. Mm, mm. Smeckt. Ja, Jens, was ist denn unser nächstes Thema? Orgasmus in der Grundschule. Bitte was? Ach du Scheiße. Genau, der Wastel hat aufmerksam das SZ-Magazin gelesen und hat darin den Artikel Hautaufgaben entdeckt. Und in dem geht es um die Frage, wie früh müssen eigentlich oder ist es sinnvoll, Kinder aufzuklären? Mhm. Also nicht nur im Sinne von, wo kommen die Babys her, sondern wenn man das mal hinter sich hat, wie weit und wie hart und wie tief und wie der lächelt die ganze Zeit nur wenn das Oman, ja. also wie weit geht man eigentlich in der Aufklärung? Mhm. Also, und wie früh fängt man damit an? Also zum früh anfangen sage ich erstmal, ich habe mit meinen Eltern bis heute nicht einmal ein Gespräch über dieses Thema geführt. Jetzt wird mir einiges klar. Ja. Lass mal sehen. Während wir planen. Nee, also es muss man schon mal so sagen. Ich habe das, also man kriegt das ja in der Schule automatisch mit, nicht wahr? Also so war es bei mir zumindest. Und mit Sexualkunde meinst du jetzt? Naja, auch davor schon, also in der Grundschule allein, da gibt es ja schon so Themen irgendwie. Also das kommt so, also ich weiß noch, bei uns daheim lagen so Bücher rum. Da ging es schon um junge Mädchen und der ganze Scheiß. So ein bisschen, genau kann ich mich nicht dran erinnern, ob es da auch um Schnickschnack ging. Aber zumindest war das so ein bisschen in die Richtung. Aber ein wirkliches Gespräch darüber geführt habe ich und meine Eltern nie. Und den Rest hatte ich halt dann einfach so übers Leben aufgeschnappt. Und in der Schule gab es halt dann noch den Sexualkundeunterricht. Das war's. Mehr hatte ich nicht. Wie bist du aufgeklärt worden, Kai? Ich bin da jetzt gerade überlegen, ob ich da mit meinen Eltern das wirklich, also bewusst kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir das jetzt mal so richtig thematisiert hatten. Also ich glaube auch, dass das größtenteils irgendwie in der Schule war. Aber dass ich jetzt irgendwie das Gespräch, wie man das ja so nennt, ja, mit meiner Mutter oder meinem Vater hatte. Also mit meinem Vater mit Sicherheit nicht, wenn mit meiner Mutter, aber nee. Ich glaube, haben wir nicht, nicht im Detail thematisiert. Ja, aber selbst wenn wir in irgendeiner Art und Weise aufgeklärt worden sind, dann ging das doch bestenfalls bis zu dem Punkt, dass der Storch nicht die Kinder bringt, sondern dass die anders entstehen. Aber da ging es ja dann nicht um irgendwie Schnickschnack. Sexualpraktiken. Sexualpraktiken oder über, weiß ich nicht, Orgasmen oder Zeugung en Detail oder. Ja, also wo ich mich noch sehr, sehr lebhaft dran erinnern kann, ist, da war ich vielleicht 10 oder 11 oder 12 und damals mein damals bester Freund und nämlich wir waren irgendwie unterwegs draußen im Wald oder sowas und wir haben irgendwie so wenn du jetzt die Kekswüchse-Story erzählst. Nein. erzähl sie. Ich will sie hören. Nein, wir haben so irgendwie so ein Heftchen gefunden. Irgendwie so, ja, das war so irgendwie so ein Versandkatalog für irgendwie Unterwäsche und Sexartikel und sowas. Ah, okay. Ja. Und das war irgendwie, da habe ich gedacht, boah, was geht denn was hier ab? Das ist ja mega, ja. Also total cool, ja. Cool, okay, ja. Fünf Altpapiertonnen also haben sie abklappern müssen. Ja, also als 10- oder 11-Jähriger bist du ja noch nicht so. Ja, da hast du noch nie. Als Junge noch nicht so irgendwie so ein sexuelles Wesen, ja. Da bist du noch das. Aber das weiß ich noch, dass man da so Bilder drin gesehen hat und so. Das war überhaupt nichts Pornomäßig. Das waren einfach nur so, was haben, wo ich gefragt habe, ja, für was soll das denn jetzt hier gut sein, ja. Also da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, ja. Dass ich da mit 10 oder 11 irgendwie noch sehr unschuldig war, ja, und damit gar nichts anfangen konnte und erst im Nachhinein gedacht habe, naja, das wird wohl für das und das gut gewesen sein. Ja, aber du hast ja in dem Moment jetzt nicht gedacht zu der damaligen Zeit, oh, ich habe jetzt da überhaupt keine Ahnung, das ist aber schade. Schade, dass mir nicht schon irgendwie vor 2 Jahren wer was darüber erklärt hat, oder? Nee, gar nicht. Sondern, da waren wir damals noch zu jung für. Also ich denke, wenn das mit 13, 14 passiert wäre, wäre das eine andere Geschichte, ja. Also Unbedarftheit auf eine gewisse Art und Weise schon auch ein Gut irgendwo. Mhm. Also das, ich sage jetzt mal, also eine gesunde Aufklärung irgendwie, dass man nicht mit 11 immer noch glaubt, dass, wie gesagt, die Kinder der Storch bringt oder weiß ich nicht. Ja, ja. Das ist schon, aber ich weiß nicht, gewisse Sachen, die irgendwie darüber hinausgehen. Gerade in der Grundschule, glaube ich, also meinem Empfinden nach, müssen das die Kinder irgendwie nicht wissen. Also da, ich glaube, da belastest du die vielleicht auch mehr. Also zu irgendwelchen Praktiken oder so müssen sie, glaube ich, wirklich nichts wissen. Aber sie haben ja eine gewisse Neugier und sie sind ja nicht blöd, sie kriegen ja auch was mit und sie stellen ja dann die Fragen irgendwie, wie Kinder entstehen und sowas und Schwangerschaften und sonst irgendwas, das sehen sie ja alles und danach fragen sie ja und meistens dann auch die Eltern. Da muss man ja dann schon irgendwie eine gute Antwort drauf haben, die nicht total bescheuert ist. Da ist wiederum das Problem, wie es im Artikel drin beschrieben ist, dass sie ja gerade eben nicht die Eltern fragen. Ach so. Von den Mitschülern kriegen sie Halbwissen, die Eltern fragen sie nicht. Und dann bleibt eigentlich, um da irgendwie... Aber das wundert mich eigentlich. Das zu fundieren. Dass sie da die Eltern nicht fragen. Gut, also unsere Kinder sind jetzt noch nicht in dem Alter, dass sie danach fragen würden, aber von einer Freundin weiß ich das, dass die Tochter... Meine Tochter, noch nicht 3 Jahre alt, fragte vor 2 Tagen meine Freundin, wo denn eigentlich die Babys herkommen. Ah ja, da schau her, also es geht. Nee, Entschuldigung, sie hat es anders formuliert. Wie kommen denn eigentlich die Babys in den Bauch? Ja. Und? Also so eine... rein mechanische Frage wahrscheinlich, ja. Rein mechanisch. Sagst du halt, werden eingefüllt. Ist ja nicht. Mir würde jetzt auf Anhieb 4 lustige Erklärungen einfallen. Ja. Meine Freundin hat aber tatsächlich sehr weise gehandelt, hat gesagt, das erzähle ich dir dann wann anders. Ja, das ist natürlich gut. Verschieden. Aber das war für sie in Ordnung. Ja. Aber klar, die wird jetzt demnächst kommen. Und da will die eine Erklärung hören. Ja, klar. Ja, aber da erzählst du dir ja auch nicht Märchen, oder? Sondern du erzählst es ihnen auf eine neutrale Art und Weise. Kindgerecht. Kindgerecht irgendwo, aber genau. Da musst du ja nicht irgendwie, keine Ahnung, da ist der Vater der Mutter gekommen und die hat einen Orgasmus gehabt dazu. Und den Nippel durch die Lasche ziehen. Davor haben wir uns noch ein bisschen gegeißelt und keine Ahnung. Ach so, ja. Machen die Fischers das. Das ist mir neu, warst du dabei? Die Frage ist, warum der Wastel das weiß. Ich denke, da spielt sich noch mehr ab in diesen Räumen, hier, in denen ich mich gerade befinde. Na, also, ja, aber was ich halt glaube, dass einfach durch Internet und so weiter, dass einfach heute der Zugang der Jugendlichen zu Hardcore-Pornografie einfach dazu führt, dass sie natürlich viel früher mit solchen Themen konfrontiert sind. Ja, das ist natürlich schwierig, klar. Der Punkt, weil das ist genau eigentlich der Punkt, der für mich. Weil ich weiß nicht, wie wäre das bei euch? Und wie alt wart ihr denn, als ihr euren ersten Pornofilm gesehen habt? Das ist die Frage, was du als Porno empfindest. Ja, also, oder hier, ich weiß früher, was war das denn so? Liebesgrüße aus der Lederhose. Aus der Lederhose. Ja, so hey, die Heida. Ja, aber das ist ja eher Komödie. Elf blonde Schweden in dem Zillertal. Ja, aber das ist ja eher. Was hast du da gesehen? Da hast du halt Leute gesehen, die Sex hatten, aber das war ja auch alles. Also im Vergleich mit einem Hardcore-Pornofilm irgendwie alles sehr... Das war eher lustig. Ja, eher lustig, ja, so im Nachgang, ja. Aber da sind ja auch die Hardcore-Pornos, die sind ja auch gar nicht im normalen Fernsehen gelaufen, oder? Nö. Also das läuft auch jetzt. Das meine ich ja, deshalb hast du ja gar keinen Zugang dazu gehabt, genau. Ja. Also musstest du ja wirklich dann sagen, ich gehe in die Videothek und leih mir irgendwas. Und das konntest du dann ja erst mit 18, ja. Ja, oder du hast halt ältere Freunde, die 18 sind. Ja. Ja, aber die hast du nicht mit 11. Wollte ich gerade sagen, heute geht ja kein 18-Jähriger hin, hoffentlich, und gibt seinem 11-jährigen Cousin irgendwie ein Hardcore-Porno. Ja? Doch, also, leider schon wahrscheinlich, nämlich auf seinem Smartphone. Also auf so einem Schulhof, glaube ich, unter den 12-Jährigen. Der Untergang des Abendlandes. Nee, aber auf so einem Schulhof unter den 12-Jährigen auf den Handys, ja, da glaube ich, geht natürlich schon einiges ab. Was also ganz ehrlich, wenn wir wahrscheinlich versuchen, unsere Kinder, wenn sie 12 sind, aufzuklären, dann ist die Nummer ist nach 1,5 Minuten durch, weil sie sagen, ist gut, Papa, weiß ich alles, kenne ich alles. Soll ich dir auch noch was erklären, Papa? Ja. Also das ist für mich ehrlich gesagt auch wirklich der ausschlaggebende Punkt. Also A, warum macht man eigentlich Sexualaufklärung in so jungen Jahren und auch so explizit? Mhm. Wie es offensichtlich mittlerweile an vielen Schulen passiert und ist das denn so, dass da heutzutage die Sexualaufklärung in den Schulen deutlich expliziter ist, als das zu unserer Zeit der Fall war? Glaube ich schon, ja. Also, ich meine nicht mal, dass wir in der Mittelstufe über mehr als wie, sag jetzt mal, den Zeugungsritus gesprochen haben. Ich glaube, der Zeugungsritus wurde bei uns nicht mal richtig angesprochen. Da wurden nur die Geschlechtsteile genau spezifiziert nach primären und sekundären und tertiären oder was auch immer. Und dann, wie das genau abläuft, dass das Ding da rein muss und dadurch dann irgendwie sich Spermien in eine Eizelle fressen und dann Zellteilung entsteht. Also es wurde rein technisch genau so besprochen, aber nicht irgendwie mit dem Rest drum und dran. Und der Rest drum und dran ist ja das, was die Kinder sehen, nicht das, was das eigentlich mechanisch irgendwie theoretisch für Auswirkungen hat. Also für mich ist das, ehrlich gesagt, ich bin da deutlich liberaler offensichtlich. Hm. Für mich gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen dem Freiheitsgedanken, den ich als Erziehungsideal habe, nämlich Selbstbestimmung über den eigenen Körper und dem Wissen, wozu mein Körper fähig ist. Ich finde halt, wenn es offensichtlich normal ist, dass unter 12-Jährigen Pornos auf dem Schulhof irgendwie angeguckt und getauscht werden, dann sollte es auch klar sein, was da eigentlich passiert. So wie ich das verstehe, und wir haben ja eine Sexualforscherin bei uns im Bekanntenkreis, sagen halt die Sexualforscher und die Sexualpädagogen, dass eine möglichst frühe Aufklärung ganz klar positiv korreliert mit selbstbestimmtem Sexualverhalten. Mhm. Ja. Mhm. Und für mich gehört das auch so ein bisschen zu so einem aufgeklärten Feminismus und irgendwie einer aufgeklärten Geschlechterrolle, dass eben so wie wir es noch wahrscheinlich erlebt haben und unsere Eltern noch gleich doppelt, dieses Frau ist eher so die passive Mann, irgendwie der aktiv prahlende Typ, dass man das, also für mich gilt ganz klar als Ziel meiner Sexualaufklärung für meine Kinder mal, die Töchter eher legerer und liberaler erziehen und die Jungs ein bisschen bewusster. Aber das ist ja auch genau der Punkt, der ja bei sowas dann mitspielt, wie du Aufklärung dann in dem Zusammenhang machst, wenn du weißt, was den Kindern theoretisch an Medien geboten werden und was sie wahrscheinlich an Medien zu sich nehmen können, unbewusst oder bewusst auf dem Schulhof, dann musst du ja eigentlich an das Thema ganz anders rangehen. Dann musst du denen ja genau erklären, dass das, was da abläuft, Unterhaltungsindustrie ist für Erwachsene und nicht unbedingt mit dem, was eigentlich zwischenmenschlich mit Liebe oder sonst irgendwas theoretisch zusammengehört, unbedingt der Fall sein muss, weil kleine Kinder sehen ja immer nur Beispiele. Die sehen sie bei ihren Eltern, sehen sie bei Freunden und sonst irgendwas. Und wenn sie dann das sehen, dann sagen sie, so muss das also ablaufen. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber du musst dir ja deinen eigenen, das Bewusstsein, also diese sexuelle Entwicklung ist ja ein langer Prozess, glaube ich. Und ich mag heute andere Sachen auch vielleicht anders, als ich sie vielleicht mit 15 gut fand oder so. Ja. Also das ist ja eine Entwicklung. Und weiß ich nicht so genau, wie du damit umgehst und wie du das genau erklärst, dass das dass du halt diese Entwicklung auch anständig durchführen kannst. Also so, dass du dich wirklich selbstbestimmt entwickeln kannst, ohne dass du halt sagst, das sind die einzigen Beispiele, die ich habe, an denen orientiere ich mich oder so. Jetzt muss halt dann auch irgendwo, auf jeden Fall, denke ich, hat man schon auch die Aufgabe, irgendwie auch klar zu machen, dass halt nicht immer alles so ist, wie es unbedingt jetzt in Filmen irgendwo dargestellt wird. Naja gut, aber das ist doch... Also das können doch Kinder auch schon, klar, das ist irgendwie ein anderes Ding, aber ich meine, Kinder sind doch relativ gut in der Lage zu erkennen, was ist sozusagen Spiel oder Film oder nicht real. Dreijährige unterscheiden, was passiert in einem Buch und was ist Realität. Ja, aber die haben doch kein Vergleichsmaterial. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du 10 Pornos anschaust, da geht's irgendwie immer zur Sache und immer lang und keine Ahnung und alle sind geil und alle wollen immer und und so ist es doch im realen Leben einfach nicht. Und die haben. Ja, aber so sollte es doch sein. Ja, so möchte ich. Ja. Nee, aber die haben ja kein Vergleichsmaterial. Die sind ja nicht dabei, wenn du am Abend zu deiner Anvertrauten rüberrutscht und sie sagt dann irgendwie, du lass mal heute. Lass mal stecken, ja. Lass mal stecken. Okay. Nee, aber. Mhm. Das ist dann, finde ich, das gehört schon zur Aufgabe, ja, also glaub, dazu. Ja, ja, natürlich. Also ich glaube auch, dass das da einfach dadurch, dass die Kinder so früh im Alter schon so pornografischen Inhalten ausgesetzt sind, dass die einfach eine ganz andere, also ganz falsche Erwartungshaltung an den Geschlechtsakt haben. Ja, also das kann ich mir schon sachlich sagen. Will, ja. Ich glaube, die denken alle, ey, da muss richtig die Post abgehen, 20 Minuten oder 30 Minuten lang und danach, also ich will jetzt nicht in die Details gehen, ja. Aber ich glaube, da ist einfach das ist die denken, da muss jeder immer, wie du schon sagst, immer horny sein und die ganze Zeit Vollgas und so. Ja. Und das ist ja, genau, klar, der das, Punkt. Aber deswegen musst du es halt ansprechen. Ja, genau, das musst du ansprechen, weil meine Schwester, weiß ich noch, die hat ja als einen ihrer ersten Jobs, den sie gemacht hat, war sie da mit einem Münchner Produzenten und Dokumentarfilmer in der amerikanischen San Pornando-Gegend unterwegs und die haben ja eine große Doku gemacht über dieses normale, also über diese Sexindustrie in USA, also diese Pornoindustrie. Der heißt 9-to-5 Days in Porn. Der hat eigentlich die zu der Zeit, also der ist 2010 entstanden, die hochkarätigen Darstellerinnen und Darsteller aus der Zeit eigentlich alle begleitet bei ihren Jobs und allem drum und dran. Und die Jens haben Fischer, Kai Wiskwar. Ganz genau. Und die wurden halt da interviewt und in ihrem ganzen normalen Umfeld begleitet und alles drum und dran und wie die so leben und warum sie das machen und den ganzen Schmarrn. Und da geht es im Endeffekt dann darauf auch, dass das, was die da treiben, ist teilweise Hochleistungssport. Also das ist halt für manche Menschen eigentlich auch nicht leistbar, was die da treiben. Ja, klar, ist das oder ein harter Sport. Man will es auch gar nicht leisten unbedingt, was man da treibt. Und das sind aber Sachen, das muss man halt irgendwie vielleicht auch ansprechen. Dass das vielleicht nicht so ist, dass jeder das gut findet. Ja? Ich habe heute Rücken. Ja, nicht jedes Mädchen findet es vielleicht gut, Kinder, was da gemacht wird. Und nicht jeder Junge möchte das genauso, was da gemacht wird und so. Aber also ich finde, also wir haben jetzt schon so Grundkonsens irgendwie am Tisch und auch am Skype-Gegenpart, so dass das eigentlich schon sinnvoll ist, früh auf dieses Thema Sex irgendwie hinzuerziehen, ja, oder darauf einzugehen und anzusprechen. Einfach mal ein Beispiel zeigen, das Kind zuschauen lassen. Ja gut, das wäre halt jetzt die Konsequenz in den 70ern gewesen. Ganz genau. Auch nein, ich denke aber auch, dass da eine frühzeitige Aufklärung nicht schaden kann. Also in dem Artikel im MSZ-Magazin war ja eben die Kritik der sogenannten besorgten Eltern, wie ich dieses Wort hasse, Trick aus, Wastel. Halt, gib mir noch was. Wenn noch was drin ist. Das Dunkelbier kommt gut an. Du teilst ja immer Bier, genau. Ich trinke ja, das ist ja eine ganze Literflasche, wenn da jeder eine ist. Das ist eine Literflasche. Prost. Genau, also die Kritik dieser besorgten Eltern ist ja eben die Sexualisierung des Alltags von unschuldigen Kindern. Mhm. Und das ist aber doch irgendwie, also ich meine, anscheinend kennst du ja eine Sexualforscherin, aber das ist doch eigentlich schon total durch dieses Thema, dass Kinder keine Sexualität haben. Die entwickeln sie doch, also zumindest irgendwie Interesse und Sonstiges, haben die ja eigentlich fast schon angeboren und fangen sehr früh an, damit irgendwie umzugehen. Nur wurde das halt jahrhundertelang unterdrückt immer. Und halt nicht drauf eingegangen oder abgelenkt, wie auch immer. Ja. Das ist halt die Frage mit diesem jahrhundertelang. Wenn ich überleg dir mal, wie das vielleicht noch zu früheren Zeiten war. Da war doch, wo du vielleicht noch mit der ganzen Familie ein Schlafzimmer geteilt hast, da haben doch schon die Kinder auch ganz früh mitbekommen, was Mama und Papa da treiben, ja? Wisst ihr, was ich meine? Ja, also ich glaube, zum Teil vielleicht schon, aber also ich meine, sagen wir mal, im dunklen Zeitalter, wo man dann diese Nachthemden trug, in denen man nur unten Schlitze aufgemacht hat, wenn man wirklich Kinder zeugen wollte und sowas, da war das wahrscheinlich dann auch nicht mehr der Fall. Die große Frage, die sich mir schon auch irgendwo ein Stück stellt, ist, ob ich in irgendeiner Art und Weise eine erklärende Haltung an den Tag lege, sprich, wenn Fragen irgendwie kommen, oder ob ich proaktiv an die Sache herangehe und den Kindern alles erzähle, ob die jetzt das, sich dafür interessieren oder nicht. Ja. Und was der Vorteil vom einen oder der Vorteil vom anderen ist. Ist das für dich wirklich die Frage? Ja, finde ich, also. Also ich meine, das ist eine, für mich ist das eine rhetorische Frage. Nee, für mich keine, also ich glaube nämlich, dass auch schon im Grundschulalter die Kinder unterschiedlich weit irgendwo entwickelt sind. Was für die einen schon ein Thema ist, ist für die anderen noch irgendwie ganz weit weg. Und wo für die einen, sag ich mal, vielleicht schon Fragen oder Interessen da sind, ist für die anderen noch irgendwie nicht so das Thema und die wollen damit eigentlich auch nicht behandelt werden. Ja, aber würdest du es denen dann aufdrängen? Hm. Nö, oder? Und wenn es jemanden nicht interessiert, dann erzählst du es ihm nicht. Ja, eben, das sage ich ja. Ja, sage ich ja. Darum sage ich ja, das ist eine rhetorische Frage, weil ich glaube, die Antwort darauf sagt halt, naja, was soll ich das einem Neunjährigen aufdrängen, zu erklären, wie, keine Ahnung, Oralsex funktioniert, wenn es sie nicht interessiert. Hm. Ich meine, es gibt, ich habe jetzt 1000 Geschichten im Kopf, ja. Die er so gerne erzählen würde. Ja. Aber das wird den Rahmen sprengen. Nee, also, dann müssten wir den als bei iTunes bei FSK 18 einstufen. Nein, nein, nein, das natürlich nicht. Aber es gibt natürlich so lustige Anekdoten aus meinem bekannten Kreis. Aber die muss ich jetzt leider für mich behalten. Naja, vielleicht kommen wir. Ja, aber vielleicht ist das so ein Thema, da würde mich wirklich mal interessieren, was unsere Hörer zu sagen und meinen und vielleicht beizutragen haben. Also hier der Aufruf, entweder auf unserer Homepage oder uns per Twitter einfach mal oder auch gerne per Facebook. Ja, Facebook ist ja irgendwie so ein bisschen unterrepräsentiert in der Podcasting-Welt. Einfach mal drauf. Genau, richtig mal die Meinung zu geigen und sagen, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ja. Haben wir auch nicht. Ein anderes Ding bei diesem Thema, aber noch was noch nicht angesprochen war, ist, dass du halt vielleicht durch die sexuelle Aufklärung auch erst Begriffe für Dinge bekommst, die du vorher eigentlich begrifflich nicht nennen hast können. Da waren ja auch diese ganzen, sag jetzt mal, sexuellen Übergriffe in katholischen Einrichtungen etc. Und wo die Kinder eigentlich im Prinzip nichts sagen haben können oder nicht gewusst haben, was passiert hier eigentlich, weil sie keine Ahnung davon gehabt haben und das auch nicht benennen haben. Ja, klar. Das ist natürlich dann schon ein großer das Vorteil. Das ist der Punkt, den ich vorhin gemeint habe. Ja? Mhm. Zu einem selbstbestimmten Körperlichkeitsgefühl und Sexualleben gehört halt für mich erstmal das Wissen, wozu das alles gut ist, wie es funktioniert und halt so ein Selbstbewusstsein. Ja, also ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes, also mir, meiner selbst und meines Körpers bewusst sein. Ja. Genau. Und klar, dann hat sowas wie sexueller Missbrauch wahrscheinlich eine deutlich geringere Chance stattzufinden. Mhm. Peng. So, und jetzt machen wir mal einen richtig jetzt? Machen wir mal einen richtig harten Cut. Break. Aha. Der Wastel war es. Heute ist eigentlich das Mem der Wastel war es. Der hat das Bier gebracht. Der hat euch den Sex gebracht. Hat euch den Sex gebracht. Diese ganzen Schmuddelthemen. Ja. Genau. Saufen, Pöbeln, Bier. Ja. Ficken. Haben wir nicht irgendwas mit Drogen hier noch? Ja, so richtigen Drogen spielen. Außer Alkohol. Und jetzt verschmutzt er die Umwelt und will mit uns über den Ölpreis reden. Dann erzähl doch mal was über den Ölpreis. Der Ölpreis beziehungsweise der Ölpreisverfall ist ja gerade in aller Munde. Also und bei das mir ist erstmal Bier im Munde. Mm. Ja. Bier heißt übrigens auf Schwedisch Öl. Nur nebenbei. Ich glaube, in Norwegen heißt es auch Öl. Ja, genau. Finnland heißt es Olut. Öl heißt dann ja. Olja. Gut. Und im Moment ist ja eigentlich ein großer Wettkampf irgendwo, ein bisschen zwischen, sag ich jetzt mal, den OPEC im Mittleren Osten und den USA und Kanada irgendwo mit ihren. Und so wie. Und Russland darf man auch nicht vernachlässigen. Und Russland. Mhm. Und der Russe. Alle fördern eigentlich im Moment Öl wie die Blöden und versuchen sich eigentlich gegenseitig damit irgendwie, ja, sag ich mal, wechselseitig kaputt zu fördern und irgendwelche Industrien, die bei den anderen aufkeimen, irgendwie zu unterdrücken, beziehungsweise halt dann nicht von anderen abhängig zu sein. Und im Großen und Ganzen bewegen wir uns immer weiter in eine Ecke, wo wir jetzt irgendwie das, sag ich mal, den Ölverbrauch auch wieder allgemein steigern, weil ja ist jetzt alles so schön günstig und wo wir uns eigentlich keine Gedanken mehr über irgendwie alternative Energieformen irgendwie machen müssen. Und ich habe den nur gelesen und hab mir dann gedacht, ja, ist alles schön, ist alles richtig, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine wirklich wirtschaftlich fundierte Grundlage, dass das irgendwie, dass das Sinn macht oder nachdem wir hier Leute haben, die sich wirtschaftlich bedeutend besser auskennen wie ich. Wolltest du das Thema mal uns vorlegen? Ich würde auch gleich reinspringen, wenn ich darf. Du hast ja im Grunde genommen zwei Sachen angesprochen. Du hast nämlich einmal die Preissituation angesprochen, also wie kommt eigentlich diese Preisbildung zustande? Und die zweite Frage, was hat das eigentlich für Auswirkungen, wenn der Ölpreis sinkt oder fällt? Vielleicht zur Preisbildung und dem, was du angesprochen hast, nämlich diese Preisdruck nach unten derzeit und zwar durch die Angebotsseite, also durch die erdölproduzierenden Länder. Das ist wohl tatsächlich so. Also man hat es ja relativ häufig lesen können in den letzten Jahren, dadurch, dass der Ölpreis irgendwann mal so richtig angezogen hat und dann über $100 pro Barrel Öl lag, ist es eben für die nordamerikanischen Länder, also hauptsächlich USA und Kanada, wirtschaftlich gewesen, Öl aus sogenannten Ölsanden zu gewinnen. In Alaska oder in Alaska oder Neufundland, genau. Ja. Und auch diese Deepwater Erdölförderung ist wohl relativ kostspielig und lohnt sich erst so ab einem Rohölpreis von ungefähr 60 bis $80 pro Barrel. Ja. Was dann also im Grunde genommen dazu geführt hat, dass die OPEC gemerkt hat, dass das Ölangebot oder dass sie nicht mehr die alleinigen Beherrscher dieses Ölangebots sind und jetzt dann wohl dazu geführt hat, dass die OPEC versucht, durch ein Überangebot an Öl den Ölpreis zu drücken, sodass eben diese Generierung von Rohöl aus diesen Ölsenden sich nicht mehr lohnt, weil es eben deutlich teurer ist, als Öl aus einer klassischen Quelle irgendwie in Saudi-Arabien zu zapfen. Ja, das heißt, Zwischenfrage ist, aber ist das nicht albern, weil dadurch sinkt er zwar dann, aber dann hören die auf zu fördern, dann hören die anderen auch wieder auf, wieder zu fördern und dann steigt er wieder dann fange ich wieder an. Du oder musst wie? Ja auch für die Öl-Schiefer-Sand-Gewinnung erstmal eine Industrie irgendwo mit aufbauen. Und wenn sich das nicht lohnt, dann baut sich die Industrie dann nicht auf. Ist klar, aber die hat sich ja eigentlich schon zum Teil aufgebaut. Genau, die versuchen das halt jetzt kaputt zu machen und das ist halt schon so, dass du da relativ hohe Fixkosten hast. Na, okay. Ja. Und wenn du die halt eine Zeit lang nicht auslasten kannst und decken kannst, okay, dann gehst du halt pleite als dann ist es entsprechendes kaputt. Unternehmen. Und dann dauert es natürlich auch eine Zeit, bis du das wieder aufgebaut hast, wenn sich es dann wieder... Ja, das ist wie mit chinesisch staatlich subventionierten Solaranlagen. Genau. Ja. Ihr müsst euch einfach nur mal vorstellen, also in Saudi-Arabien ist es ja so, dass die Exploration von dem Barrel Öl, die liegt... im unter einem Dollar-Bereich pro Barrel Öl. Also die kostet das praktisch gar nichts. Da gibt es ja Gegenden, wo praktisch das Öl praktisch aus der Erde rauskommt von sich alleine. Muss nur abschöpfen. Ja? Das heißt, also du steigst praktisch am Hauptbahnhof in den Flughafen direkt in die Ölquelle ein. Die Ölquelle. Nein, also das ist wirklich Saudi-Arabien ganz extrem. Du hast kaum Kosten, die damit verbunden sind. Nicht umsonst sind die so reich. Ja, aber sie können sich es auch einfach leisten, dass sie einen Erdölpreis von 60 Dollar da verdienen. Ja, die haben ja jahrzehntelang mit so einem niedrigen Ölpreis Milliarden oder sind ja unendlich reich geworden. Also so insofern ist das für die ja kein Problem. Und das ist halt auch ein machtpolitisches Spiel. Ja, klar. Die versuchen natürlich, die Abhängigkeit der Welt von ihnen und auch die eigene Wichtigkeit auf der politischen Ebene, auf der weltpolitischen Ebene, ist natürlich abhängig davon, wie stark ist die Weltwirtschaft, wie stark sind die westlichen Länder von dem Erdöl aus der Region abhängig. Aber ist es nicht dadurch noch ein klareres Zeichen, dass sich, also auch für Unternehmen aus der westlichen Welt und Staaten, sich unabhängiger von Erdöl zu machen? Ja, kommt darauf an, wen du nimmst. Also Deutschland hat, soweit ich das jetzt gerade überblicke, keine eigene Erdölquelle irgendwo. Vielleicht in aber ich meine, oder haben wir in der Nordsee eine? Ich weiß es nicht. Unabhängig von Öl generell. Also ja, eben. Das ist ja der Punkt. Für uns ist es nicht interessant. Aber, also für uns ist es schon interessant, unabhängig von uns. Aber Norwegen zum Beispiel oder die USA, für die ist es eigentlich uninteressant, unabhängig von den OPEC-Staaten zu sein. Ja, also aber ein Unternehmen denkt ja zunächst erstmal in Profit. Mhm. Wenn es einfach günstiger ist, dass, weil aufgrund von einem günstigen Erdölpreis darüber sich die Energie zu besorgen, wie auch immer, dann ist erstmal die Motivation, langfristig zu denken, bei den meisten Unternehmen nicht so gegeben. Mhm. Ja. Und das ist ja das, was die Staaten dann eben durchboxen, wie jetzt in der EU, dass es da mehr in alternative und regenerative Energien investiert wird, obwohl der Erdölpreis jetzt so niedrig ist. Ich habe gelesen, dass durch den derzeitigen niedrigen Erdölpreis, allein durch den niedrigen Erdölpreis, in Deutschland für 2015 von einem Wirtschaftswachstum von zusätzlich 0,4% ausgegangen wird. Mhm. Nur dadurch, dass quasi Öl billig ist. Ja, es wird Zeit für mich jetzt einen Q7 Turbo zu bestellen. Ja, absolut. Jetzt kann man sich das endlich wieder leisten. Absolut. Ja, die Frage, für mich ist wirklich die Frage, wie lange hält jetzt dieses Niedrigpreisniveau an? Ist das wirklich nur eine kurzfristige Phase oder ist das etwas, was wir jetzt über viele Jahre sehen werden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Verlauf nicht so richtig angeschaut. Müsste ich jetzt mal gerade mal tun. Also über was für einen Zeitraum da das kontinuierlich abgefallen ist. Ja? Ich habe das auch nur nebenbei entdeckt. Ich bin da drauf gestoßen, also im Nebenbei, weil ich so einen Aufschrei in Russland gesehen habe, dass Apple die ganzen Geräte um 20-30% erhöht hat, die Preise, weil der Rubel halt so mega gefallen ist und die Leute alle schon vorbestellt hatten. Und das natürlich jetzt scheiße für Apple ist, weil sie halt so einen Rubelpreis gekauft hatten, der jetzt natürlich total am Ende ist im Vergleich zu davor. Und das ist natürlich ungünstig. Ja, wobei man das jetzt, also klar, Russland ist schon auch abhängig vom Ölpreis als Erdöl und vor allen Dingen Erdgas exportierende Nation. Zumindest wurde es dort so beschrieben, dass es halt schon man muss auf aber den schon, Ölpreis schon so ein bisschen führen wäre. Ja, genau. Also ein Teil davon ist es sicherlich. Ja. Ein anderer Teil sind natürlich schon so ein bisschen auch die politischen Risiken, auf jeden Fall, wie Putin irgendwie gerade am Rad dreht. Aber um das nochmal in Kontext zu setzen, also wir haben im Grunde genommen innerhalb von 3 Monaten jetzt eine, ich würde sagen, ich so mal geschaut, ja, eine Absenkung von 100 US-Dollar pro Barrel auf, jetzt sind wir mittlerweile, ich glaube, bei 56. 56. Nicht schlecht. 56. Das haben wir in den 90ern das letzte Mal, oder? Also Mitte Juli waren es noch fast 100. Und dann ist es jetzt da seitdem total runtergekracht. Ja. Ich kriege das ja nicht mehr mit, weil ich kein Auto mehr fahre oder kein selber mehr besitze. Ja, ist total geil. Der Diesel kostet noch 1,12. Ist es an der Tanke, an der Zapfe ist es schon angekommen? Ja, 1,12. Cool. Ich habe jetzt gestern in Österreich getankt für 1,09 Euro. Echt krass. Ich habe ja mein letztes Dieselfahrzeug, das ich gefahren habe, verkauft 2008. Da habe ich teilweise noch für 1,8 den Diesel gekauft. Und da sind wir jetzt wieder. Nicht schlecht. Ja, da muss es aber, wenn du ja die Inflation zuzulassen. Ja, Q7 muss jetzt bestellt werden, ganz klar. Also ich habe mal gerade geschaut, ja, hier Grafik. wenn ich die Grafik jetzt richtig lese, waren wir 2008 bei einem Erdölpreis von... Was guckst du denn? WTI oder Brent? WTI. Da sind sie, die Anleger. Genau, also das muss man vielleicht nochmal erklären. Also es gibt zwei Sorten Öl am Markt. Das ist einmal das WTI. Und von Nivea. Shell und BP. Ich glaube. Das WTI ist im Grunde genommen die klassische Saudi-Arabien, fließt, wenn du es einmal angestochen hast, aus dem Bodenmarkt. Und das Brent ist eben dieses Nordsee-Hochseeöl. Ja. Welches schmeckt besser? Natürlich WTI, Mann. Ja, klar. Aber bei WTI waren wir Anfang 2009 bei, ich kann es jetzt nicht genau ablesen, aber ich schätze mal, das waren irgendwie so $35. Ja, aber das ist ja eine Übertreibung gewesen, weil damals hier diese Immobilienkrise war. Also da muss man sagen, alles von 2008 ist der Absturz von knapp $150 pro Barrel innerhalb von einem halben Jahr auf 35. Ja. Dann ist es auch gerade wieder nach oben auf knapp 75, ja. Stimmt, aber in den Zeiten war natürlich alles irgendwie seltsam, weil da war ja die komplette amerikanische Wirtschaft fast brach und die haben natürlich deswegen schon Probleme gehabt. Ich würde gerne noch auf den zweiten Punkt, den der Bastl angesprochen hat, eingehen. Mhm. Nämlich, was hat das denn jetzt eigentlich für Konsequenzen, billiges Öl? Mhm. Aber ich meine, eigentlich ist ja so billiges Öl erstmal total gut für die Wirtschaft. Wirtschaft und für die Konjunktur, nicht wahr? Hm, sagt man. Also. Die Frage, ob das einfach halt zu kurzfristig gedacht ist. Ja, das ist ja, glaube ich, auch dieser Punkt, den dieser Spiegel-Online-Artikel, den du da verlinkt hattest, so ein bisschen aufbringt. Also, schön, wenn hier irgendwie die Wirtschaft von billigem Öl profitiert, aber auf der anderen Seite heißt es halt, der Wechsel hin zu regenerativen Energien wird nach hinten verschoben. Ja, ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Ja, das muss aber dann von der Politik eben gepusht werden, dass es weiterhin eben die regenerativen Energien eben weiterhin ja, aber wie willst du das denn? Natürlich von der, du musst, ja, das ist halt, du das musst die mit Frage, Subventionen von der Subventionierung wird das, ja, ja, eben. Das ist, und dann ist es halt schwierig, die Subventionierung muss dann schon so hoch sein, muss unglaublich dass, hoch sein, dass es praktisch diesen Ölpreis überwiegt, ja. Aber wenn man das jetzt sieht, die letzten 3-4 Jahre war wirklich ja in Europa, wurde ja fast überhaupt kein konventionelles Kraftwerk mehr gebaut, weil einfach die Subventionen und gleichzeitig der Ölpreis so hoch waren, dass sich das einfach für die Betreiber in keinster Weise gerechnet hat. Und das ist jetzt die Frage, wird es jetzt, wenn es wieder zu einer dauerhaft niedrigen Niveau des Ölpreises kommt, an den ja auch das Gas gekoppelt ist, wird es dann wieder zu einer Renaissance kommen und wird wieder mehr in Gas- oder Kohlekraftwerke investiert werden. Ja. Gibt es da eigentlich eine Abhängigkeit zwischen Öl und Kohle? Nee, das ist komplett separat. Zwischen Öl und Gas hat es eine Zeit lang gegeben, aber das ist ja auch... Ja, ja, Öl und Gas, aber Öl und Kohle, das korreliert wahrscheinlich auch irgendwann, aber da gibt es keine direkten Abhängigkeiten. Kohle. Aber Ölkraftwerke an sich gibt es ja im Prinzip gar nicht. Was gibt es nicht? Ölkraftwerke gibt es ja im Prinzip so. Ja, nicht in Europa, aber im Mittleren Osten schon. Da tun die einfach Crude Oil, also Schweröl, verbrennen. Das ist ja mal total statt gute Kohle. Idee. Das ist richtig, ja, gut. Wenn es so billig ist, dass es aus dem Boden kommt für 1 Euro, ja, dann verbrennst du alles. Ja, gut. Ich meine, effizient ist was anderes. Ja, die pumpen da das Crude Oil, also das Rohöl, mhm, direkt in Gasturbinen rein, mhm, wo du normalerweise Erdgas hast, total kaputt, die, Crude. Die haben den sogenannten Fuel Faktor, mhm, das heißt also die normale, wenn du ein sauberes Gas verbrennst, haben sie eben einen Fuel Faktor von 1, also eine Stunde, die die Maschine läuft, mhm, hat auch eine Stunde, ganz normal, und da bei denen, da kommen Fuel Faktoren von bis zu 4 raus, je nachdem Qualität, das heißt, für die Wartungsintervalle und so weiter kannst du alles durch 4 teilen. Mhm. Das heißt, die Kosten gehen natürlich explodieren. Aber nochmal, wenn's billig ist, da einfach der Erdölpreis so billig ist, das hebelt halt alles aus. Ja. Ja. Hm. Das ist echt verrückt. Ja, aber nochmal, die Frage, die sich da schon stellt, ist das nicht grundsätzlich jetzt einfach zu jubeln, jetzt ist der Ölpreis so billig, jetzt machen wir wieder alles mit Öl. Ist das nicht zu kurzfristig gedacht? Natürlich ist ja, das natürlich, ist aber die Gesamtgesellschaft. Aber das ist ja der Punkt. Da passiert halt dann, also die Wirtschaft, wie der Kai ja schon gesagt hat, orientiert sich ja eher nach dem, was ist ja für mich jetzt auf den kurzfristigen Weg eher das Lukrative. Und warum haben die Automobilhersteller jahrzehntelang eigentlich nie nicht ein Elektrofahrzeug gebaut? Hat sich nicht gelohnt. Weil es kauft eh keiner, weil es zu teuer ist, und weil es keine Reichweite hat, und wenn Öl so billig, oder wenn es Benzin billig genug ist, dann würde nie jemand umsteigen. Und das ist ja erst in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren, es ist ja überhaupt erst aufgekommen, dass die Leute erstmal das Bewusstsein dafür haben und sich auch Gedanken grundsätzlich mal darüber machen, ist es nicht doch rentabel? Davor hat sich das ja nie jemand mal Gedanken gemacht. Und wenn das dann wieder kippt, dann heißt es natürlich wieder, also die Wirtschaft denkt natürlich, wo ist der Markt? Wenn der Markt nicht da ist, dann brauche ich natürlich das Produkt nicht. Weil du produzierst ja, also du entwickelst ja kein Produkt für Milliarden von Euro, wenn du es dann im Endeffekt nie absetzen kannst. Ja. Also die Grundthese, die deiner Frage zugrunde liegt, ist ja, wollen wir als Gesellschaft niedrige Ölpreise? Im Sinne von... Ja, die Frage ist, wollen wir uns langfristig in allen Bereichen wieder auf Öl verlassen. Genau. Mhm. Und ich glaube, die Antwort hängt halt so ein bisschen davon ab, welcher Gedankenschule du anhängst, ja. Und wie langfristig du denkst. Mhm. Und ich meine, die Grünen, die haben ja in den 90er Jahren sind die ja so ein bisschen berühmt dafür geworden, dass sie gesagt haben, wir wollen einen Literpreis Superbenzin von 5 Mark pro. Ja, ich habe ja schon gesagt, Literpreis, also von 5 Mark. Und meines Erachtens ist das eben genau die Richtung, in die es hingehen muss, gesamtgesellschaftlich, dass man die Kosten, die das Verbrennen von nicht nachhaltigen und nicht nachwachsenden Rohstoffen tatsächlich verursacht. Also sprich Umweltverschmutzung, Treibhauseffekt, Verbrauch eben, gut, der wird durch den Preis sowieso schon, dass das eben alles in einen Preis eingerechnet wird. Mhm. Ja, gesamtgesellschaftliche Kosten sind Teil des Preises und dann ein realistischer Preis am Markt tatsächlich zu beobachten wäre. Und dann würde ich sagen, ja, dann haben wir ein System, wo Marktwirtschaft funktionieren würde, und dann wären wir aber sicherlich auch nicht irgendwie bei 1,20 oder 1,30 pro Liter, sondern wahrscheinlich irgendwo bei 3, 4 Euro pro Liter. Und dann glaube ich, würde sich auch, wie du ja gerade eben sagtest, Johannes, dann würde sich eben auch tatsächlich in der Privatwirtschaft was tun, und dann würde man eben sagen, okay, wir können uns das hier irgendwie nicht mehr leisten, keine Ahnung, Aluminium zu produzieren, weil irgendwie die Primärenergiekosten zu hoch sind. Wir müssen halt schauen, dass wir irgendwie andere Werkstoffe auf eine andere Energieversorgung und so weiter umstellen. Und dass es einfach so einen Entwicklungsdruck gibt, ja. Wenn du bei Atomkraft die realen Entsorgungskosten mit anrechnen würdest, dann wäre die total vergessen. Ja. Auch nicht mehr wirtschaftlich. Das kannst du ja fast gar nicht berechnen, eigentlich, den Schaden. Ja, es gab mal von Greenpeace, gab es mal so eine Studie in Auftrag gegeben, da kam dann irgendwie raus, dass das, also die Kilowattstunde Atomstrom irgendwo bei 50 Cent pro Kilowattstunde liegen würde, wenn man eben diese ganzen gesamtgesellschaftlichen Kosten und Entsorgungskosten mit einbeziehen würde. Gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das muss man schon auch immer wieder ein bisschen mit dazu erwähnen, Es bringt ja nichts, wenn du ein Elektroauto fährst, anstatt ein Benziner oder ein Diesel, wenn der Strom, den das Elektroauto tankt, aus Braunkohle zum Beispiel ist. Genau. Das ist ja total für den Arsch. Das bringt überhaupt nichts. Davon ist niemandem geholfen. Da hast du wahrscheinlich eine größere Effizienz, wenn du wirklich einen Benziner fährst. Am Wochenende stand in der Zeitung, es gibt jetzt einen Energieversorger, der als Spezialtarif anbietet, einen reinen durch Atomstrom generierten Strom und verkauft den sozusagen so als besonders umweltschonend. Mhm. Haben sie ja im Grunde genommen CO2-technisch schon, ja. Genau, CO2-technisch schon recht. Ja. Ja, ja. Das ist ja totale Bullshit mit dem ganzen Thema grüner Strom, Atomstrom. Ja, letztlich der Strom, der aus der Steckdose kommt, der kann ja gar nicht so differenziert werden, ob das jetzt Atomstrom ist oder grüner Strom. Das ist ja alles ein Netzwerk. Doch, ich habe nachgeschaut. Aber bei mir kommt grüner Strom raus. Ich konnte es sehen. Was? Lass die Finger aus der Steckdose. Ich habe da extra so eine grüne Lampe. Hier kurze Schnellumfrage. Wie alt wart ihr, als ihr zum ersten Mal einen aus der Steckdose abgekriegt habt? Also bei mir muss es so 10 gewesen sein. Ich habe diese Kontakte von meinen Carrera-Bahn-Autos mal in die Steckdose gesteckt. Frage, was hattest du vor? Ich weiß es nicht. Das erklärt einiges, aber. Forscherdrang. Okay. Das finde ich geil. Das hat dir ordentlich eine gewischt. Ja, aber hallo. Also der Kili steckt immer Stecker in die Steckdose. Ich muss gestehen, wir haben ein paar Steckdosen, die keine Kindersicherung haben. Habt ihr Steckdosen, die keine Kindersicherung haben? Du sitzt gerade neben einer. Ja, da oben. Die höheren. Aber unten auch, meine ich. Da kommt die Emilia schon hin. Ja, ja, klar. So ein bisschen Stromschlag. Ja, ja. Fördert die Durchblutung. Ja? Also ich habe auch mal eine gewischt bekommen, aber ich glaube eher an der Lampe. Ich habe an so einer Lichtleiste Steckdose, mal. Ja. Mhm. Aber es war, ich meine, es hat schon eine gewischt, aber es war jetzt nicht so wild. Nicht so wild. Ja. Doch, das war bei mir schon. Aber da bin ich halt im Fahrsaal beim Party aufbauen auf einer Konstruktion. 15 Meter hohen Leiter gestanden. Ja, das war keine Leiter, aber das war zumindest eine Konstruktion, die aus 4 Tischen übereinander bestand. Ja, stimmt, da haben wir früher gearbeitet. Wenn es dir da oben eine Fatz der. Ja, das ist ungünstig. Naja. Wenn das mal der TÜV gesehen hätte, was wieder gemacht. Nee. Ich glaube, der TÜV wäre, dass mir in der Lichtleiste eine gefasst hat, das geringere Problem. Ja, meine ich ja. Meine ich ja. Ach ja. Ja, genau. Wo war der Kai stehen geblieben? Wo ich stehen? Ja. Kai, stehst du noch? Ja. Ich stehe noch total. Sollen wir mal richtig ernst werden? Da brauche ich aber noch ein Bier. Brauchen wir noch ein Bier, weil jetzt gezahlt. Ich muss auch noch was holen. Ich muss auch noch was holen. Liebe Hörer. Bier rein, Bier raus. Ich moderiere so lange. Der Wassel geht Pipi machen. Der Johannes holt noch ein Bier von draußen. Holen wir den Jakobusbock. Jetzt kommt der Jakobusbock, liebe Hörer. Und ich bereite euch jetzt schon mal mental auf das nächste Thema vor. Es wird hart. Und das meine ich jetzt vollkommen unironisch. Und zwar reden wir als nächstes, wir müssen es einfach machen, über den CIA-Folterbericht. Oder Kai ist auch wieder da. Ich bin auch wieder da, ja. Hervorragend. Du und ich, wir zwei alleine. Ach so, jetzt kommt der Bock rein. Johannes hat gerade den Bock. Oh, jetzt gibt's einen Bock. Der geile Bock. Gottfried Jakobs blonder Bock. Blonder Bock. In der Tradition des Brauereigründers Gottfried Jakob. Nach unverändertem Originalrezept gebraut. Vollmundiges Starkbier mit aromatischer Hopfenblume. Ich bin schon sehr erotisiert. Haltbar bis 28. Januar 2015. Für einen Box ist das aber nicht lang. Naja. Kann doch nochmal länger. Ja, aber wir sind aber genau richtig dran, gell? Die anderen Biere sind gerade haltbar bis 21.12.2014. Ja, wer weiß, wie lange das schon rumstand. Na, ich nehme einfach mal an, dass die Forschungsbrauerei da. Ja, klar, die haben da sowieso. Besonders viel Schmodder in den Bottichen hat. Auf jeden Fall. Für den Geschmack. Die verschiebt es die ganze Zeit. Trotz Gummimatte. Die ganze Zeit? Unsere Waschmaschine, die hüpft gerne auf und ab. So, ja, ich. Das ist mir auch schon aufgefallen. Jetzt wird der Bock geöffnet. Der Bock wird geploppt. Ui. Der wollte nicht. Der wollte nicht floppen. Der hatte. Wie nennt sich sowas? Ladehemmung. Verweigerer. Ich dachte, da gibt es einen sexuellen Ausdruck. Pazifist gefällt mir gut. Ja, der hat einfach keinen Bock. Kein Bock. Ich muss sagen, wir sind heute ganz schön gut mit unseren schlechten Wortspielen. Wir haben Bock auf Bock. In Portugal gibt es übrigens ein Bier, das heißt Superbock. Superbock. Mhm. Ja, habe ich auch mehrmals schon geschmeckt. Schmeckt es auch so? Ist in Ordnung, ja. Ist okay, kann man trinken. Mhm. Sieht jetzt fast so aus wie das erste Helle. Ein bisschen goldener, nicht ganz so hell. Wir hatten das vorher kurz, habt ihr denn ein Jahr, also ein heller Bock? Ein Jahreszeitenbier? Also ihr nur zu einer gewissen Jahreszeit trinkt, also sowas wie Oktoberfestbier, klar, aber. Ja, nee, habe ich eigentlich nicht. Ich bin halt, wenn so ein Radler im Sommer trinke. Okay. Also im Winter würde ich nie einen Radler trinken, das ist aber kein Bier. Ich trinke sonst nie Radler, aber im Sommer mal Biergarten-Radler, das finde ich ganz lecker. Aber es ist ja keine Biersorte. Ja. Bei uns gibt es Weihnachten immer den Aventinus-Bock. Bloß weil wir jetzt gerade beim Bock sind. Oh, Bock. Von wem ist denn der Aventinus-Bock? Von Schneider. Dürfte Tab 5, glaube ich, sein. Ui, der ist süß. Ja, welche Umdrehung hat er? Der hat 7,6. Leicht Honig. Honigig. Honig. Ja, tatsächlich. Ja. Das schmeckt ja auch aus. Der ist aber ziemlich gut. Das der kann sowas mag der Jens wieder. Das Bittere vorhin fand er nicht so gut. Ja, ich bin schon so ein bisschen die Sissy. Ja. Bierpussy. Ich trinke ja auch unglaublich gern so Frauengetränke. Zum Beispiel? Aperol Spritz. Aha. Ja. Mach doch. Darfst du ja mal erzählen. Ja, wir können ja mal eine Aperol Spritz-Session machen. Ich schütte mir dann noch ein bisschen Umdrehung mit rein, wenn es okay ist. Wisst ihr, was ich ja gehört habe? Jetzt so ein Wermut in Aperol Spritz. Hat mir am Wochenende, war ich ja auch in München, da hat ein Freund erzählt, der war auf der Weihnachtsfeier irgendwie und da hätten sie ein scharfes Radler getrunken. Sag ich, was ist denn ein scharfes Radler? Saures Radler wahrscheinlich. Das ist, nee, saures kenne ich, das mit Wasser. Mhm. Das ist ja relativ gängig, das gibt es ja schon mal. Aber scharfes Radler ist Bier mit Prosecco. Wie ekelhaft ist das? Das ist ja wie ein Herrengedeck zusammengemischt. Ja, das wäre ja noch gut. Laternenmasse. So Laternenmasse, ja, genau. Furchtbar. Aber scharfes Radler habe ich auch noch nicht gehört. Good Devil, ey. Ja, nee, klingt. Und was hat er denn gesagt? Wie schmeckt? Nicht so geil. Nicht so geil und es hätte ziemlich geknallt. Wobei mir, wenn du jetzt hier scharfes Radler sagst, es gibt schon Biere, da könnte ich mir zum Beispiel geschmacklich durchaus vorstellen, da ein paar Tropfen Tabasco reinzutun. Was? Das würde, glaube ich, das würde gar nicht so schlecht schmecken. Ja, müsste man mal ausprobieren. Na, ich weiß ja nicht. Also, braucht man nicht, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube auch. Ja, ob man es braucht oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Okay. Also ich habe gerade unsere Hörer schon so ein bisschen drauf eingestimmt, dass es jetzt ernst wird. Oh, jetzt wird's ernst. Wir reden nämlich über den CIA-Folterbericht. Gott, also wir springen tatsächlich heute die totale Themenbandbreite durch. Aber unsere Hörer sind ja schon Kummer gewohnt und abgehärtet. Ja, wahrscheinlich haben sie schon abgeschaltet. Ja, vielleicht das Thema will ja unbedingt ich nochmal ansprechen, weil ich davon so unglaublich schockiert und angewidert und angeekelt bin. Ich habe mich die ersten zwei Tage gar nicht damit auseinandersetzen wollen, weil ich dieses Gewalt und Folter an Menschen so persönlich so abstoßend finde und da fast schon allergisch drauf reagiere. Ich kann noch nicht mal Bücher lesen, Krimis, in denen irgendwie so Folter-Szenen vorkommen, ja. Das schaffe ich irgendwie nicht. Also wenn dann von diesen Folterpraktiken eben berichtet wird in Zeitungen, ist das ja noch relativ nüchtern, aber ich merke schon, wie bei mir irgendwo dieses so ein körperliches Empathieempfinden dann einsetzt und ich da wirklich Abscheu und Ekel empfinde. Wenn ich da lese, wie mit, also von Staatshand mit Menschen umgegangen wird. Und das ist jetzt vielleicht nicht das große Thema zum drüber diskutieren, weil wir, denke ich, da, also wie kann man da anderer Meinung sein? Ja, offensichtlich können die Amerikaner da einer Meinung sein. Marine Le Pen ist auch anderer Meinung. Einer oder andere? Anderer. Anderer Meinung sein, genau. Wobei man ja nicht sagen darf Amerikaner, sondern es ist ja eigentlich vornehmlich eine Behörde der Amerikaner. Der Rest wusste es wahrscheinlich nicht mal so richtig. Selbst gehört, die Behörde hat ja an externen Firmen noch outgesourced. Aber also ich habe schon gehört, dass es in Umfragen irgendwie eine relativ strittige Sache ist. Also 50% der amerikanischen Bevölkerung scheint wohl irgendwie pro Folter zu sein und 50% dagegen. Und ich glaube, es gibt schon auch in... Selbst nach diesem Bericht oder war die Umfrage, also war die Umfrage nach diesem Bericht? Oder ich glaube, das ist da relativ ändert nicht viel, insensitiv, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es gibt schon auch in Deutschland irgendwie genug Menschen mit kurzem Horizont, mit engem Horizont, die bei gewissen Bedrohungsszenarien staatlich angeordnete Folter für ein legitimes Mittel halten. Sollte man auch mal foltern. Ja, nein, jetzt, aber keine Ahnung. Ich glaube, jeder, der sich mal wirklich einen vernünftigen Gedanken über Folter gemacht hat, kann dazu eigentlich, also erstens über Folter und dann zweitens, und das ist ja vielleicht der Punkt, wo dann jeder mit in die große Spielrunde kommt, über die Willkür der Auswahl der zu Folternden, die da ohne irgendwie, sag jetzt mal, eine gerichtliche Beweislage, die da ohne irgendwie eine fundierte Faktenlage etc. einkassiert werden und gefoltert. Und da kann es ja im Prinzip auch schon mal im Prinzip jeden treffen. Und wenn ich bis zu diesem Punkt mal denke, dann muss spätestens ab diesem Punkt muss eigentlich für mich Folter vollkommen tabu sein. Ja, aber für mich ist zu differenzieren, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist, also für mich ist Folter generell zu verleugnen, also abzulehnen, egal ob das jetzt durch staatliche Institutionen oder wie auch immer gerechtfertigt ist oder nicht. Also weil du eben sagtest, es ist ohne irgendwelche gerichtliche Verfahren oder sowas gelaufen. Ja, aber ich glaube, dass selbst wenn das der Fall wäre, ist Folter einfach ein Mittel, was abzulehnen ist. Ja. Nee, versteh mich da nicht falsch. Wir sind da vollkommen in einem Punkt. Es ging mir bloß darum, dass ich, wenn ich jemand bin oder jemand wäre, der für Folter ist, und mir dann überlege, dass es mit einer willkürlichen Heranziehung von Denunzianten dass es mich selber irgendwann auch treffen könnte, ohne dass ich irgendwas dafür könnte. Spätestens ab diesem Punkt, selbst wenn ich für Folter wäre, müsste ich eigentlich dagegen sein. Eigentlich muss man ja nur allein deswegen schon dagegen sein, wenn man sich mal die Geschichte der Folter anschaut und als irgendwie vor Hunderten von Jahren der Hexenhammer irgendwie geschrieben wurde und darin diese sämtlichen Foltermethoden beschrieben wurden, haben ja Hunderte von Frauen zugegeben, dass sie Hexen sind. Und wenn wir in der modernen Gesellschaft jetzt eigentlich mit unserem Wissen rangehen, dann wissen wir eigentlich, dass es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich keine Hexen gibt. Insofern ist jetzt zu hinterfragen, was diese Folter gebracht hat. Nämlich nichts, außer dass die Leute aufgrund dessen, dass sie halt so dermaßen gepeinigt wurden, gesagt haben, was die Leute hören wollten. Da gibst du alles zu. Insofern hat diese Folter einfach in dem Sinne nicht den Zweck, den sie eigentlich erfüllen soll. Sondern du suchst eigentlich mit der Folter nur das Mittel zum Zweck. Du möchtest einen Schuldigen präsentieren, weil das dein Vorgesetzter und die Bevölkerung oder wer auch immer halt haben will. Du brauchst irgendjemanden, den du beschuldigen kannst für irgendwas, was passiert ist. Du brauchst den Sündenbock, damit du dich, dein Handeln und das, was darauf folgt, auf das Handeln, rechtfertigen kannst. Wenn du das nicht hast, dann hast du keine Legitimation. Ja, ich versuche mich nochmal so von dieser abstrakten Ebene in diese Gedankenwelt eines Verantwortlichen, eines Verantwortlichen in dieser Situation zu begeben, ja, also irgendwie patriotischer Mensch sieht irgendwie, wie zwei Flugzeuge oder mehrere Flugzeuge irgendwie Attentate auf ein Land verüben und irgendwie ist klar, okay, wir müssen jetzt verhindern, dass sowas nochmal passiert. Also ich kann das schon, ich weiß schon, auf was du hinaus willst, Jens, und ich kann das schon bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, warum es zu Folterungen gekommen ist. Ich glaube einfach, das, was der Joe eben gesagt hat, ist richtig, dass natürlich mit Sicherheit da auch Sachen zugegeben werden und der Folter einfach um der Folter zu entgehen oder dass er einfach früher aufhört. Mhm. Aber natürlich ist schon Foltern wahrscheinlich ein Instrument, um aus Leuten Dinge rauszubekommen, die sie so nicht herausgeben würden, ob einem das gefällt oder nicht. Und deshalb ist das, was der Jens eben so angefangen hat, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass meiner Meinung nach die Leute, die da im Namen der CIA gefoltert haben, dass das, glaube ich, nicht zwangsläufig irgendwelche Sadisten oder sonst irgendwelche Leute sind. Mit Sicherheit waren da auch welche dabei, aber dass die eben aus einer Motivation heraus gefoltert haben, einfach wirklich in den USA, wie man das ja immer so schön hat, ihr Land zu beschützen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das immer zwangsläufig abgrundtief böse Menschen sind, die da sagen, ja, jawohl, jetzt kann ich mal wieder einen foltern. Ich glaube schon, dass das aus einer Motivation herausgegangen ist, wirklich etwas Gutes das, ich glaube, das zu tun, in Anführungszeichen. Ja. Problem ist, also da gibt es, achso, jetzt, ich glaube einfach, du musst da vor allem, du musst dann auch zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Es gibt denjenigen, der die Folterung ausführt, der kriegt wiederum einen Befehl von seinem Vorgesetzten. Der Vorgesetzte wiederum hat das Gefühl, er tut was Gutes für sein Land und nachdem er diese Folterung nicht selber ausführen muss, ist er da auch nur bedingt quasi von der Auswirkung der Folter, nämlich den, dass er das direkt mitbekommt. Dieses betroffen. Kollektive Teilen ist bei solchen Handlungen unheimlich wichtig. Also das, da gab es ja auch dieses Experiment, was mal durchgeführt wurde, mit Stromschlägen für Probanden, die falsche Antworten gegeben haben. Und der Forschungsleiter in dem Fall hat immer gesagt, drücken Sie auf den Knopf, wenn Ihr Probanden Fehler macht und bei jeder falschen Antwort erhöht sich die Stromstärke. Und diese Menschen haben das Gegenüber nie gesehen, haben immer nur die Reaktion gehört. Und die Leute haben, also die wenigsten haben wirklich abgebrochen, die meisten haben es bis zum Ende durchgeführt, haben sich immer wieder kurz Rücksprache gehalten, ist es denn wirklich in Ordnung, was ich hier tue? Und wenn du dann so kollektiv die Verantwortung verteilst, kannst du dein Handeln deutlich leichter machen, also auch wenn es gegen deine eigenen inneren Überzeugungen geht. Das Milgram-Experiment. Ja, genau, weil du führst nicht deine eigene Überzeugung aus, sondern du handelst eigentlich im Auftrag einer höheren, wichtigeren Aufgabe und das ermöglicht dir das als Mensch, dann sowas zu tun. Ich glaube, es gibt eine Person, die man zu dem Thema lesen muss und das ist Hannah Arendt. Die ja, ich habe vor kurzem erst den Film gesehen, die ja die Prozesse, die Eichmann-Prozesse in, das muss ich gerade überlegen, in Israel für die New York Times, glaube ich, damals begleitet hat und von der Banalität des Bösen gesprochen hat, nämlich eben, dass es, also offensichtlich gibt es ja dieses. Ich handle jetzt böse, gibt es fast nie. Ja, also die wenigsten Leute, die objektiv böse Taten tun, tun das auch aus subjektiv bösen Beweggründen, sondern die legen sich halt, also die empfinden das nicht als böse. Das ist eine Mischung aus Zeitgeist und Obrigkeitshörigkeit wahrscheinlich. Ich finde halt krass an der Sache, dass das so ein institutionelle Legitimation hat. Ja, also dass da offensichtlich bis ganz nach oben hin ganz klar war zu jeder Zeit, dass das ist ein Leute ist. Lasagne in den Arsch gesteckt bekommen. Es ist für mich auch kein Argument, wenn es dann irgendwie heißt, Bush hat erst ab 2006 oder was irgendwas davon gewusst. Bullshit, also ganz ehrlich. Wenn der muss mindestens mal eine Ahnung gehabt haben, was da abgeht. Und wenn ich als Staatspräsident eine Ahnung habe, was da irgendwie sein könnte, dann muss ich da nachfragen und nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, tralala. So geht's nicht. Ja, vor allem, also zumindest sobald du dann davon weißt, könntest du ja theoretisch auch was dagegen tun, was ja weder Bush noch Obama getan hat, der ja sogar Friedensnobelpreisträger ist. Und ich habe gestern wieder in der Dokumentation über die Whistleblower gesehen, dass noch nie so viele Menschen wegen Geheimnisverrats in den USA angeklagt und verurteilt wurden wie unter Barack Obama. Das gab es davor noch nie. Das ist auch sehr interessant. Also das bedeutet, klar, dadurch, dass die jetzt natürlich in den letzten 10 Jahren, wo natürlich wahnsinnig viel passiert ist, häufiger auftreten als früher oder zumindest mehr in der Öffentlichkeit stehen als früher. Vielleicht waren die früher auch schon da, aber es hat keiner mitbekommen. Aber immerhin ist dieser Mensch, der einen Friedensnobelpreis bekommen hat, nicht in der Lage, irgendwie zu sagen, mag ja sein, dass diese Menschen was nicht ganz rechtskonformes getan haben. Mhm. Aber wie man schon wieder sieht, dieser Folterbericht der CIA kam jetzt raus, in dem wird klar und deutlich von Fehlern wird erzählt und wird berichtet, dass es nicht ganz in Ordnung gewesen ist, was getan wurde. Nicht ganz in Ordnung. Trotzdem, naja, die Amerikaner sind da schon so. Ja, aber das ist schon krass. Und also die sprechen ja auch nicht von Folter, sondern von Advanced Interrogation Techniques. Und das ist übrigens ein Passus, den die Nazis schon verwendet haben. Ja. Und das die einzige Konsequenz die dieser Folterbericht hatte, ist, also es interessiert niemanden. Der einzige Mensch, der deswegen ins Gefängnis musste, ist der Typ, der überhaupt an die Öffentlichkeit gebracht hat, dass es bei der Folterungsmethoden gab. Und das ist eigentlich absurd. Ja. Ja. Das ist das Absurde. Dieser CIA sagt sogar offensichtlich, also gibt offen bekannt zu, dass sie Fehler gemacht hat. Aber der Mensch, der die Öffentlichkeit darauf hingewiesen hat, der muss dafür ins Gefängnis. Ja, und da schlägt halt einfach dieses Konzept halt der kognitive Dissonanz irgendwie zu, ja. Also wo ich auch sage, da verstehe ich auch, dass Leute irgendwie Vertrauen in unser System verlieren, wenn offensichtlich die Kenntnis von etwas Illegalem oder Falschem vorhanden ist, aber daraus keine Konsequenzen gezogen werden. Ja. Und auch ich habe mir mal die Bundespressekonferenz zu dem Thema angeschaut und da hat Thilo Jung, der dieses Jung und Naiv macht auf YouTube, sitzt da drin und hat dann irgendwie mal 4, 5 naiv-kritische Fragen zur Haltung der Bundesregierung zu den Foltervorwürfen gefragt. Und das ist halt, also das ist Realsatire, da kannst du eigentlich nicht mehr lachen, sondern musst, also ich bin da kontinuierlich kurz davor zu heulen, weil ich mir einfach denke, was für ein beschissenes, verlogenes Verständnis von System, also politischem Verhalten haben wir eigentlich oder legen eigentlich die Leute an den Tag. Bei uns hat die komplette Politik nicht die Eier, sich einmal gegen die USA irgendwie aufzustemmen. Nicht mal bei so einem eindeutigen Thema eigentlich. Naja, für mich ist halt, also die Frage ist natürlich schon, ja, was soll man machen? Ja, man kann halt sagen, also sorry, Jungs, das, was ihr da macht, das geht nicht und buh, böse. So, und das machen sie ja im Grunde genommen. Ja, oder ich könnte das TTIP abbrechen oder was auch immer. Richtig, genau. Ja, klar. Aber das, ja. Gäbe schon auch Möglichkeiten. Ja, klar, natürlich gibt es Möglichkeiten. Und auch die USA sind auf irgendeine Art und Weise zumindest mal wirtschaftlich verbundbar. Genau, letzten Endes wäre das tatsächlich mal eine Aufgabe der Europäischen Union, das finde ich jetzt eigentlich einen ganz guten Gedankengang, zu sagen, sorry, also wenn ihr nicht in der Lage seid, euch an so ein Basismaß an humanitärem Verhalten zu halten, dann brauchen wir hier gar nicht über irgendwelche transnationalen Abkommen zu reden oder sonst irgendwie SWIFT-Abkommen und Pipapo. Schaut erstmal, dass ihr irgendwie hier die wo haben die USA nicht unterschrieben? Bei dieser Charta für die Verfolgung von Kriegsverbrechen, glaube ich, vor diesem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, ist die USA und Russland, glaube ich, die einzigen beiden Nationen, die dort nicht unterschrieben haben, dass ihre Militärs dort angeklagt werden dürfen. Und TTIP, ja, und all dieses ganze Zeugs, ja. Könnte man dann eben einfach aussetzen und sagen, wir wollen, dass ihr euch mal zu humanitären Gesetzmäßigkeiten. Ja. Aber das macht ja keiner. Bei uns wird sich ja immer gegen Westen verneigt. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Vielerlei Beziehung. Naja, ich meine, es kam ja auch raus, dass doch nahe Verbindungen und Zusammenarbeiten bestehen zwischen den Organisationen. Insofern ist es halt immer schwierig wahrscheinlich auch, dass es gar nicht so einfach möglich ist, für die Politik klare Stellungen zu nehmen. Wenn sie nämlich selbst davon profitiert hatte, kann sie natürlich nicht sagen, also das geht ja gar nicht in unserem Fall, wir würden es ja nie tun, wenn sie selbst eigentlich mit in irgendeiner Art und Weise involviert sind in dem ganzen Konstrukt. Also musst du ja am Ball flach halten, wenn du Teil des Spiels bist. Ach, das will ich mir gar nicht ausmalen. Das ist alles ekelhaft. Ja, klar. Ja, es ist auf jeden Fall äußerst traurig. Aber da siehst du halt irgendwie, dass man geht halt immer von so einem Rechtsbewusstsein als Bürger aus und denkt dann, wenn man was Gutes für die Gesellschaft tut, dann widerfährt einem nichts Schlechtes und so. Aber das ist nicht korrekt, glaube ich. Und also man sieht es ja hier zum Beispiel, wenn du halt die Bevölkerung Aufmerksamkeit auf machst, dass die Regierung was falsch macht, dann kommst du dafür ins Gefängnis erstmal und den Verantwortlichen passiert überhaupt nichts. Kein Wunder, dass sich Edward Snowden in einem Schurkenstaat aufhält. Warum sollte der sich einer Gerichtsbarkeit in den USA aussetzen lassen? Ich meine, es ist vollkommen offensichtlich. Selbst wenn in den Prozess rauskommen würde, er hat vollkommen recht und es ist alles scheiße, was die NSA macht, müsste er trotzdem ins Gefängnis, weil es nämlich Gesetze gibt, die ihn dafür hart bestrafen und er würde nicht begnadigt werden. Insofern, warum sollte er jemals sich dem Ganzen aussetzen? Ja, das Problem, also ich gebe dir schon irgendwie so grundsätzlich recht, das Problem an dieser Haltung ist halt, da kommt halt dann genau sowas raus wie die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Schöne Überleitung. Ja, die Pegida-Spacken, wie ich sie so schön nenne. Die Spacken, ja. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Thema. Ist der Kai eigentlich noch da? Ja, ja. Ich bin da. Du hast nur so lange geredet. Ach so. Ganz erschöpft ist er jetzt, der Wastel. Ja. Muss ich erstmal wieder zurückhalten. Er musste erstmal ein Bier einschenken. Genau, also die Pegida, eine Bürgerinitiative, die sich so ein bisschen gegen Islamismus und die vermeintliche Bedrohung Deutschlands durch den Islam richtet. Mhm. Aus was setzen die sich oder wo haben die ihren Ursprung? Weiß man das? Na, es gab ja noch diese Hogesa, die Hooligans gegen Salafisten. Mhm. Ja, aber die waren ja nicht in der Gesellschaft angekommen, aber die Pegida, da marschiert jetzt die bürgerliche Mitte irgendwo mit. Aber wo kommen die her? Also die müssen ja auch irgendwo einen politischen Background, irgendwas, irgendeine Organisation davon, die kommen ja nicht können ja nicht, Hooligans waren zumindest schon immer irgendwie in ihren Untergruppierungen organisiert, ja. Die haben schon immer irgendwo Schlachtplätze ausgemacht im Internet oder so. Die müssen sich ja auch irgendwo mal formiert haben. Dieser Lutz Bachmann, der wird da oder hat da, glaube ich, zu Protesten aufgerufen. Am Anfang waren es ja auch nicht so viele, die haben ja auch mit 500 Leuten angefangen. Also ging das total schnell. Ja, es ging ruckzuck. Sehr krass. Und das ist ja genau auch der Punkt dahinter, ja. Also die Forderungen Die haben ja nicht wirklich Forderungen, sondern einfach diese Grundthese, die die haben, ist halt schon diese typische Angst vor Überfremdungs-Narrativ. Ja, das haben wir ja bei der Wende auch gehabt. Da haben wir auch so viel Angst davor gehabt, dass uns die Ostdeutschen so überfremden. Und das hatten wir eigentlich auch zur Weimarer Republik schon. Da hatten wir auch echt Angst, dass uns da die Preußen überfremden. Und, die, was sie ja getan haben. Ja, also furchtbar. Wir genau. München hier müssen das leider zugeben, das haben sie getan. Und echt war. Ja. Ihr seid schuld an unseren erhöhten Mieten. Ja, nicht nur das. Und die Preußen und die Ossis, die nehmen uns alle Arbeitsplätze weg. Das ist echt scheiße. Ja, das ist echt scheiße. Und die aus Limburg. Limburg, also bitte. Ja. Westerwald ist das. Hm. Naja, Westerwald ist das jetzt. Jetzt wollen wir uns nicht gegenseitig beleidigen. Ja? Also. Wir kennen uns aber einfach nicht aus als Südländer. Aber ganz ehrlich, darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Also keine Ahnung. Selbst die Deutschen an sich sind doch auch irgendwo ein Mischvolk. Und schau mal vor 150, 200 Jahren, da hast du auch als Katholik hast du auch gesagt, um Gottes Willen, die ganzen evangelischen die überrennen uns ja und umgekehrt. Und da ist es dann aber zu erheblichen Störungen des normalen Betriebsablaufs gekommen. Ja, aber was ist denn jetzt heutzutage aus damaliger Sicht langfristig gesehen die Konsequenz? Ja, aber diese Pegida-Bewegung, ich denke, die bedient halt viele so Urängste, die vielleicht in vielen schlummern und macht sich das halt zunutze. Ich bin nur erstaunt darüber, welche Masse an Leuten sich doch an sowas beteiligt. Das ist das, was ich erstaunlich finde, dass doch so viele Leute so blind sind und sich da so einfach für Dinge gewinnen lassen. Das ist das, was mich immer wieder erstaunt, dass es doch anscheinend so einfach ist. Ja? Also ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, auf was die sich berufen. Also wenn ich mir jetzt mal die grundsätzliche, sag jetzt mal, religiöse Struktur in Dresden anschaue, dann bin ich da wahrscheinlich bei, ohne es jetzt fundiert sagen zu können, aber mal geschätzt bei wahrscheinlich zwischen 60% und 80% Atheisten. Und die berufen sich jetzt auf christliche Werte des Abendlandes. Das ist auch irgendwie. Ich glaube, denen geht es generell einfach nur um so normale Urängste. Jetzt momentan hast du halt in den Medien, ist alles vollgestopft mit dem IS-Kram. Und da siehst du halt Enthauptung hier, Stadtinvasion da. Und das ist ja alles der böse Islam. Ja, aber da, es geht ihnen ja nicht um die Enthauptung in Syrien, sondern es geht ihnen ja um, dass der Islam hier. Das in Deutschland ist klar, aber das ist ja genau der Punkt. Dadurch, dass du durch die Medien ja sowieso schon dieses Grundpotenzial der Angst gegenüber dem Islam hast, weil der ist ja so, ja. Du weißt ja nicht, du hörst ja nicht, dass irgendwo auf der Welt Christen umherziehen und irgendwem Köpfe abschlagen, was sie ja vor ein paar hundert Jahren auch mal gemacht haben, ja, so ist es ja nicht. Aber momentan tun sie das nicht. So klar in der gleichen Gegend, genau. Ja, wo jetzt die IS ganz genau herumspringt. Aber das, im Moment hörst du halt in den Medien nur das, dass die das tun. Und das sind ja, das ist der Islam, der das tut. Und die hast du jetzt quasi als deine Nachbarn. Insofern hast du ja sowieso schon mal eine Grundangst und eine Grundskepsis dem Ganzen gegenüber. Und dann bist du natürlich total verfänglich gegen jegliches, was damit zu tun hat. Hauptsache, du bist dagegen, weil das könnte ja so sein, dass die damit irgendwie sich auch identifizieren und da sogar sympathisieren und dann habe ich die als Nachbarn, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Weil du es ja nicht weißt und weil du ja Angst hast vor so einem Kram, weil das natürlich auch Ängste schürt. Und der Mensch funktioniert halt einfach total einfach. Mach ihm Angst und er macht, was du willst. Das Angst hast du halt immer vor Dingen, mit denen du dich nicht auskennst. Ganz genau. Und der Mensch hat von wenigen Dingen Ahnung, meistens. In den meisten Fällen. Weiß er einfach zu wenig. Sondern du hörst immer nur hier ein bisschen was, da hörst du ein bisschen was. Und das ist das alles, was du weißt. Und natürlich hast du dann, wenn du Sachen hörst, die bedenklich klingen, bekommst du Angst. Jetzt ist es ja so, dass du hier ganzen Schwung Bürger hast, die irgendwie sagen, ja, wir sind keine Nazis, wir haben einfach Angst und Bedenken, aber die distanzieren sich auch nicht in irgendeiner Art und Weise davon, dass bei ihren Demonstrationen Nazis mitmarschieren. Nö, nee. Ja. Selbst wenn die sich distanzieren würden, wären das für mich trotzdem noch rechte Idioten. Und das sind halt immer Leute, die sagen, ja, ich bin kein Nazi. Ja. Die sagen halt, ich kenne ganz viele Schwarze, die sind ja total gut integriert. Aber das sind dann trotzdem Leute, die komisch gucken, wenn ein Schwarzer auf sie zukommt oder so. Also insofern, natürlich Nazi in dem Sinne, dass sie eine Glatze haben und Springerstiefel tragen, sind sie nicht. Aber meiner Meinung nach sind es definitiv immer Menschen, die deutlich rechte Ansichten haben. Die, wenn nicht rechte, dann zumindest äußerst konservative Ansichten. Äußerst konservative, die dann, also rechtskonservativ, so rechtskonservativ geht schon in die Richtung, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gern, was sagt ihr denn zur Anbiederung da teilweise auch von der AfD in diese Richtung und so weiter? Ja, die passen da ja wunderbar ins Konzept eigentlich. Also das, ja, klar. Das wundert natürlich mich absolut nicht. Also das ist genau das, die haben ja schon immer genau diese Bürgergruppe, die leicht zu beeinflussen durch Ängste ist oder die sehr verfänglich ist für solche konservativen Themen. Die haben sie ja immer angesprochen. Das war die rechte Seite der CDU, würde ich sagen, haben sie angesprochen und auch die rechte Seite der FDP. Und bei der FDP hatten sie eh nichts mehr, woran sie Spaß hätten oder finden konnten. Also sind die natürlich da wunderbar übergegangen. Und bei der CDU gibt es ähnliche Probleme, die in den letzten Jahren halt deutlich gemächlicher wurden. Es hatte zu Zeiten von Franz Josef Strauß, gibt es ja von ihm die Aussage, es darf rechts neben der CSU keine legitimierte Partei mehr geben. Und jetzt hat sich aber die CDU... Die Aussage geht übrigens anders. Rechts der CSU gibt es nur noch die Wand. Also. Ja, aber im Zuge von mehreren großen Koalitionen, sowohl auf Länderebene als auch auf Bundesebene, gibt's auch hat sich die Union ja auch ein Stück weit in die Mitte rein orientiert. Ja, und deswegen ist einfach, sag ich jetzt mal, bei gleichbleibender Breite ist einfach rechts Platz frei geworden. Ganz genau. Und da steigt jetzt die AfD ein. Genau. Die Leute brauchen ja ein Forum und dafür brauchen sie eine Partei und die haben sie gefunden. Ich würde gerne noch ein bisschen so eine halbe Seite daneben. Eine halbe Seite? So ein halbes Kapitel daneben greifen. Also ich habe folgende These und die basiert hauptsächlich auf diesem Metronaut-Artikel, den ich da verlinkt habe. Schneck gelesen. Meine These ist, es gibt einen Bodensatz oder einen Anteil der Bevölkerung, der grundsätzlich fremdenfeindlich ist. Mhm. Ja, weil einfach Fremdenfeindlichkeit ganz tief in uns Menschen drinsteckt. Das ist nun mal so. Alles, was uns nicht bekannt ist, da sind wir erstmal skeptisch. Ängste. Ja. Sage ich ja. Genau. Das ist nun mal Ängste. Ja, genau. So, wir kennen halt das Andersartige nicht. Und es gibt auch gute Gründe, warum man das nicht kennenlernen will, weil das ist halt Risiko. So. Es gibt auch grundsätzlich gute Gründe, vor dem Andersartigen erstmal Angst zu haben. Genau. Ja. Ja, ja. So. Ja, das würde ich noch gar nicht mal irgendwie auf gesellschaftliches Miteinanderleben erstmal projizieren wollen, aber klar, natürlich, wir sprechen dann schon darüber. Also irgendwie, es gibt einen Großteil oder es gibt einen Anteil, einen relevanten Anteil von circa Viertel der Bevölkerung, die einfach fremdenfeindliches oder fremden skeptisches Gedankengut haben. Mhm. Und die werden in normalen Zeiten, in normalen politischen Zeiten gehindert daran, ihre fremdenfeindlichen Gedanken frei zu äußern durch die Diskreditierung dieses Gedankengutes. Mhm. Und die These ist jetzt, warum ist jetzt Pegida aufgekommen und auch so groß und die AfD aufgekommen und so groß, weil es genau zu diesem Rechtsruck in den Aussagen einiger prominenter Politiker, insbesondere der CSU und CDU, kam, die eben von Überfremdung, von Sozialstaatsschmarotzerei und so reden und überhaupt dieses Thema sozusagen wieder in Deutsch sprechen in der Familie. Deutsch sprechen in der Familie, ja. CSU hat es gerade wunderbar vorgemacht. Die das einfach sozusagen wieder als... Die sprechen doch selber alle kein Deutsch. Ja, das sind auch die ersten, wenn du ja, die... Ja, aber ist so. Ganz ersten, das sind die allerersten, wenn du die mit der ganzen Familie ins Ausland setzt, die berufen sich dann auf kulturelle Traditionen der Heimatsprache und so weiter. Genau. Ja, aber jetzt sag mal, so ein Oberbayer oder sonst irgendein Franke, der spricht doch kein Lass mich das noch ganz kurz ausspezifizieren. Also Grundthese ist sozusagen, offensichtlich ist es auch, ist es durch etablierte Parteien legitimiert, Angst davor zu haben und diese Angst auch ausdrücken zu dürfen. Und es ist so ein bisschen dieses Tabu genommen, dein fremdenfeindliches Gedankengut ist bäh und stinkt nach Lulu. Stichwort, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, weil unser Innenminister macht es ja vor. Ja, so ungefähr. Und ja, aber jetzt sind wir mal, die Politiker machen ja nur was, was sie irgendwie, also zumindest wenn sie einigermaßen brechend sind, was ich einfach allen unterstelle, würden, machen sie ja auch so, stellen sie so Thesen nur in den Raum, wenn sie sich davon irgendwas erhoffen und eigentlich glauben, dass dafür irgendwie ein gewisser Anteil der Bevölkerung empfänglich ist. Und die eigentliche Frage ist ja, warum ist die Bevölkerung da mittlerweile wieder für empfänglicher? Also dass eine prinzipielle Angst vor allem Fremden in jedem Menschen drinsteckt, bin ich 100% bei dir. Aber warum war das jetzt über viele, viele Jahre überhaupt kein Thema und ist jetzt wieder anscheinend ein Thema? Das muss man sich doch fragen. Also, oder warum? Ich glaube grundsätzlich, dass die Welt für den, sag ich mal, für den heutigen Otto-Normalbürger anfängt zu differenziert zu werden. Du hast zu viele Möglichkeiten. Es gibt einfach viel zu viele Dinge, die sich da draußen viel zu schnell verändern, als dass du da in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit hättest, Schritt zu halten. Und also glaubst du, dass die Leute vielleicht überfordert sind und sich deshalb wieder nach einfacheren Zeiten zurücksehen? Ja, das haben sie ja, glaube ich, selber immer. Aber ich glaube eher, dass du halt momentan in den Medien hast du halt sehr viele Themen, die genau so ein Gespräch, Stoff bieten für Überfremdung. Da hast du die Flüchtlingsprobleme momentan und du hast diesen ganzen IS-Kram nochmal angesprochen, der ja zwar nicht hier abläuft, aber du ja nicht weißt. Du hast ja immer das Gefühl, weil du hörst dann immer, oh, da wurde dann wieder eine Moschee zugemacht, weil die ja mit dem IS sympathisiert hat oder anscheinend. Ja, und da ist wieder eine irgendwie zurückgekommen. Ganz genau. Und da, es gibt ja so viele Deutsche, die auch irgendwie, also zumindest halt in Deutschland geborene Kinder, die mit dem stark konservativen Islam sich identifizieren und dann in diese Länder reisen, um da in Terrorcamps sich ausbilden zu lassen und den ganzen Quatsch. Das hörst du ja ständig in den Medien. Und das alles zusammen immer wieder auf die Leute einprasselt, passt dann wunderbar ins Konzept, sodass du natürlich dann diese Urangst nochmal deutlich mehr schüren kannst. Und du dann total anfällig bist, für jegliche Art und Weise zu sagen, wir haben echt momentan ein Problem mit Überfremdung. Das passiert jetzt gerade. Ja? Wenn wir jetzt nichts dagegen tun, dann passiert's. Das Problem ist, wir, also man spricht ja immer so gern so schnell von Überfremdung. Es ist ja nicht so, dass die uns jetzt hier in Horden überrennen, sondern es kommen ja da ein paar. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt ganz, ganz blöd gesagt, dass jetzt egal ob aus Syrien oder weiß der Geier woher, dass da jetzt nur irgendwie so Kameltreiber und Ziegenhirten kommen, sondern da sind ja auch genauso gut hochgebildete Leute auf der Flucht. Ganz normale Familien. Weiß nicht. Und es ist ja auch so, dass wenn wir keine Fremden mehr in Deutschland reinlassen würden oder uns da abschotten würden, dass zum einen die Bevölkerung viel schneller erstmal überaltern würde, weil weil wir selber gar nicht mehr willens sind, uns in irgendeiner Art und Weise durch kontinuierliche Fortpflanzung mit mehr als einem Kind zu verjüngen. Und das auf der anderen Seite, dass du ja auch in der aktuellen Gesellschaft jetzt schon einen Fachkräftemangel in jeglichem Bereich hast. Und nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern auf der anderen Seite auch einen Mangel in Bereichen, wo wir uns alle eigentlich zu gut dafür sind. Ja, der Punkt ist ja, das ist ja auch kein, also wir haben das ja schon, also oder in Abwandlung haben wir das ja schon viele Male diskutiert eigentlich, dieses Thema. Gerade auch in der letzten Folge, als es da um das Thema Asylbewerber und so weiter ging. Und das ist ja auch kein rein deutsches Phänomen, ja. Man kann sich Frankreich anschauen mit Le Pen und so weiter, dann jetzt die in der Schweiz. Also das ist ja anscheinend ein allgemeiner Trend, dass, sage ich mal, das westliche Europa irgendwie, dass da wieder so das Thema Abschottung und Angst vor dem Fremden wieder wirklich ein gesellschaftliches Thema ist. Ja? Und da frage ich mich halt auf der einen Seite, ich weiß noch, so Ende der 90er Jahre war immer noch so das Thema Multikulti und international und so weiter. Und jetzt ist wieder sowas irgendwie. Aber Ende der 90er war die Europäische Union auch noch nicht die Europäische Union, wie wir sie heute haben. Ich glaube, dass es da schon auch einen guten Schwung Leute gibt, die irgendwie sagen, ja, und jetzt, wo da alle irgendwie zusammen in der Europäischen Union sind, da wird uns von außen so viel irgendwie aufoktroyiert und eigentlich haben wir doch das Gute und das Richtige und jetzt müssen wir uns dann nach anderen richten und das wollen wir eigentlich. Und ich glaube, das gibt schon auch so eine Grundstimmung irgendwie damit hier. Ja, bestimmt. Und ja, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie ein bisschen ernüchternd, das Ganze, ja. Ich werde auf jeden Fall am kommenden Montag, den 22.12. nach Dresden fahren und gegen demonstrieren. Nein, in München gegen demonstrieren. Und zwar bei der Kundgebung Platz da. Flüchtlinge sind willkommen, gemeinsam gegen Pegida, Rassismus und Hetze vor der Staatsoper am Max-Josef-Platz. Aber generell bei dieser ganzen Sache müssten wir mal schauen. Das ist eine recht junge Sache, die gerade aufpoppt. Das kann auch ganz schnell wieder untergehen. Ja, aber ich glaube das nicht, dass du einfach bloß dich jetzt hinsetzen darfst und sagen, ja, das vergeht schon wieder. Du kannst gegen den, also das Problem ist, es braucht Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, diesen Grundrassismus aus einer Bevölkerung rauszubekommen. Wenn du ihn überhaupt jemals rauskriegst. Ja, und das, also dagegen kannst du demonstrieren, wie du willst. Das ist der Mensch an sich, also gerade, oder das ist eine Bevölkerung an sich, die sich fortpflanzt, die sich erzieht gegenseitig. Und um sowas rauszukriegen, da brauchst du lang. Und das schafft auch eine Demonstration nicht. Also da musst du halt einen gesellschaftlichen Grundkonsens komplett neu definieren und irgendwie schauen, wie du da mit klarkommst. Ja, aber du wirst diesen gesellschaftlichen Grundkonsens nicht neu definieren können, wenn du die erstmal machen lässt. Nö, das ist ganz klar. Aber, wie gesagt. Nein, klar, natürlich. Ich glaube auch nicht, dass man diesen Anteil an fremden, feindlichen Leuten mit sowas verringert. Meines Erachtens kann da nur Bildung, und zwar nicht nur Wissensbildung, sondern vor allen Dingen emotionale Bildung und emotionale Schulung helfen. Ja. Vor allem. Ja. Und vor allen Dingen auch Sicherheitsgefühl und eben nicht, dass man irgendwie Angst hat, dass einem irgendjemand seinen Job wegnehmen kann. Ja, also einfach diese Sicherheit zu wissen, dass ich auch übermorgen und in 2 Monaten meine Familie noch ernähren kann. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie da sehr, sehr wichtig für eine wirkliche Änderung in diesem Anteil an Leuten, die Angst vor Fremden haben. Also ich glaube, du kannst da maximal das bisschen eingrenzen, den Prozentsatz, aber es wird immer ein Prozentsatz in der Bevölkerung sein und der wird immer, also ich denke, das ist immer ein relativ hoher einstelliger Prozentbetrag. Ist einfach so. Gut, wir haben ja jetzt die harten Themen, hart angesprochen. Harte Fakten präsentiert. Mhm. Und ich würde sagen, zur Entspannung unserer Zuhörer gehen wir mal ganz smooth aus diesem Podcast raus mit einer Diskussion über Star Wars. Kai, kommt das von dir? Das kommt von mir. Ja, den Star Wars Trailer. Und danach reden wir aber noch über ein anderes Ding. Ich nehme an, dass wir es für Star Wars nicht so lange brauchen, oder? Nein, für Star Wars brauchen wir nicht so lange. Gibt es ja noch nicht so viel zu erzählen. Stimmt. Ja, wie gesagt, ich denke, den Trailer habt ihr alle gesehen von Star Wars, den neuen? Ist ja relativ kurz. Mhm. Ja. Joe, Wastel auch? Der ist gerade unterwegs. Easy. Der Wastel gerade. Ich hoffe, er hört sogar. Und wir haben den ja jetzt gerade auch nochmal, Jens, gesehen am Freitag, als wir im Hobbit waren. Mhm. Ja? Ja. Ich wollte einfach mal hören, ist das was, also vom Jens weiß ich es, aber jetzt von dir zum Beispiel schon nicht, ist Star Wars, ist das was, was du gut findest? Findest du, freust du dich auf den Film oder sagst du, Star Wars geht mir am Arsch vorbei, ich bin Trekkie oder dieses ganze Sci-Fi-Zeug, ja. ist mir alles vollkommen wurscht. Ich bin auch Trekkie. Star Wars war nicht immer cool eigentlich. Grundsätzlich, ja. Also ich fand die alten Filme fand ich halt total geil. Bei den neuen, ich finde die sehr unterhaltsam, finde die auch sehr gut und sehr gut gemacht. Da war mir dann teilweise ein bisschen viel nur Effektgehasche und zu wenig Story am Start, also zumindest beim letzten. Aber der Trailer zum neuen war sehr, sehr vielversprechend. Also zumindest jetzt, was man gesehen hat, hat mir von den Bildern her unheimlich gut gefallen. Über die Story weiß ich natürlich noch gar nichts. Wenn er nur aus diesen tollen Bildern besteht, ist es trotzdem natürlich ein nettes Kino zum Rumsitzen, sich das Zeug reinziehen auf einem großen Screen. Aber wie gesagt, ich schaue mir gerne Filme an, die eine coole Story haben und da bin ich einfach gespannt. Dieser J.J. Abrams, der ja der Regisseur ist, der macht ja grundsätzlich selten so richtig viel Schrott. Insofern bin ich da recht zuversichtlich, was das angeht. Und also ich bin auch einer von denen, die sagen, also mich stört das auch nicht, dass das irgendwie Disney ist, weil Disney hat auch Tron gemacht. Die waren halt, also ich fand in den 80ern und früher waren die sehr, sehr innovativ. Und die haben nicht nur, also man darf nicht vergessen, die haben nicht nur einfach nur lustige Zeichentrick-Kinderfilme gemacht, sondern die haben auch sehr, sehr früh viel mit Animation und sowas experimentiert und progressiven Kram gemacht, bevor andere überhaupt auf die Idee kamen. Deswegen ist das jetzt grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Ja. Ja. Wie ist bei dir, Jens? Ja, ich meine, so Trailer sind halt so Trailer. Ja, weiß man. Ich meine, das sieht halt schon geil aus. Er sieht halt wieder so oldschool aus, das ist eigentlich das Tolle. Ja, stimmt. Also die Kostüme waren, also zumindest dieser Stormtrooper, der war schon sehr, sehr oldschool. Wobei diese Waldszene gar nicht so oldschool irgendwie ausschaut, oder? Der Ball? Die Waldszene. Ich weiß gar nicht, ob es da so richtig so eine Waldszene bis jetzt schon irgendwie, das schaut halt sehr nach Erde irgendwie aus und das finde ich ist irgendwie. Ja, ich finde das neue Laserschwert finde ich halt mega, ja. Geht mir schon ziemlich an. Habt ihr diese Bilder im Internet gesehen, wo sie dann alles mögliche, Tannenbaum, Halbmond und Sichel und keine Ahnung. Ich finde es nett, es ist halt wieder eine Weiterentwicklung. Sie hatten es ja bei der Neuauflage der letzten war es ja schon ähnlich. Da hatten sie halt eher so ein asiatisches Stockschwert rausgemacht quasi, also mit diesen zwei Seiten, wo der eher so asiatisch gekämpft hat. Von den Sith Lords. Ganz genau, das fand ich eigentlich schon recht innovativ und war auch cool. Und da ist es jetzt wieder eine andere Art und Weise, also jetzt, ich weiß noch nicht, wie er damit kämpft, das ist halt eher wie so ein, sagen wir mal, wie ein Ritterschwert, aber von der Art und Weise, wie es nur von der cineastischen, vom Styling her, war es recht geil, weil es halt nicht mehr diese Neonröhre war, sondern es war eher so ein flackerndes Feuer. Mhm. Also so ein richtig aggressives, wo du dir denkst, das tut wirklich weh, wenn ich dran. Ja, nee, weil das davor war, das war für mich einfach immer nur, halt eine Neonröhre in die Luft und schwing damit rum. Sieht genauso aus. Und das, ja, gut, aber das hat aber diese züngelnden Flammen und so. Das waren halt die 70er, da hast du wirklich eine Neonröhre dran. Ja, deshalb hast du so eine 70er. Nee, aber das war ja auch noch bei der Neuauflage von den Filmen vor 6 Jahren, 7 Jahren, war das ja ähnlich. Da sah das genauso schlecht oder genau vom Styling her genauso. Und das fand ich jetzt recht geil. Also es sieht irgendwie ziemlich fresh aus. Ich bin einfach grundsätzlich dafür, dass es mehr gute Science-Fiction geben muss. Habe ich auch nichts dagegen. Mehr Laserschwerter in Filmen. Mhm. Ui, der schmeckt gut. Man muss sagen, kurz dazu. Der Wastel hat gerade das vierte... Die wahre Weiße. Sein Weißbier. Mhm. Immerhin 5,6 Umdrehungen. Mhm. Es ist wenig hefig, zumindest wahrscheinlich hängt es noch am Boden, aber vom Geschmack her auch. Ihr habt es nicht geschüttelt. Ja, ist auch besser so. Aber wir haben hier gerade ziemlich, also ich würde mal sagen, mindestens 2.500 Euro auf dem Tisch liegen. Ja, auch gut. Ja, allein diese ganzen MacBooks, die hier rumstehen und so. Ach so, ja, ja. Bei uns will ja auch jeder dieses Internet haben. Internet. Mhm. Hast du bestimmt schon davon aber gehört. Aber prinzipiell kann man sagen, ihr freut euch alle auf den Star Wars Film. Und also Science Fiction Filme finde ich generell immer gut. Das fand ich schon als Kind cool und das hat sich bis heute gehalten. Sowas gefällt mir einfach. Ich muss ja gestehen, dass ich mich mehr auf den neuen Bond freue, als wie auf den neuen Star Wars Film. Aber ist definitiv das auch. Ist natürlich jetzt Geschmackssache. Ja, Bond Spectre wird mit Sicherheit auch gut, ja. Stimmt, ja. Das bin ich auch für zu haben, ja. Der neue Roboter da im Star Wars, der BB-8. Der Fußball? Fußball mit Köpfchen drauf, das ist auch keine 3D-Animation. Was, das war nicht der R2? Nee. Entschuldigung, ich frage mich da noch nicht so aus. Ey, R2 sieht aus wie Fischer, R2. Ich weiß ansonsten, auch würden, hunderte von Menschen gelyncht werden in Hollywood, wenn der nicht aussehen würde, wie er aussehen muss. Aber das ist keine, der ist nicht animiert, sondern den gibt es anscheinend wirklich. Echt? Wer sagt das? Ja, das also sagt zum Beispiel Mark Hamill. Naja, es ist definitiv klar, dass Mark dieses. Mark Hamill. Naja, aber ich meine, ich kenn mich ja so ein bisschen auch mit damit aus, wie man solche Filme macht. Den gibt's garantiert natürlich auch als Modell, wenn der nah an Menschen dran ist und damit umgehen muss, irgendwie wie auch immer, dann macht es manchmal Sinn, dass es ein Modell davon gibt. In den meisten Szenen, wo der aber sich bewegt und irgendwas tut, ist er immer animiert. Nee, ich möchte daran glauben, dass das wirklich ist. Nee, ja, wie auch immer. Also das ist auch so, dass das Problem ist ja, also bei Science-Fiction-Filmen haben ja die Schauspieler meistens relativ wenig Drehtage, weil wenn die nämlich wirklich in Action sind, die Typen, dann machen die da nichts, sondern das ist komplett animiert alles. Also das ist alles von vorne bis hinten zu 100% CGI. Und da ist nicht nur ein bisschen Realität noch mit dabei. Jetzt nimmst du mir meine Träume, Joe. Ja, es ist leider so, aber deswegen sieht es halt auch so abgefahren aus. Ja, ansonsten würde das nicht so ganz so abgefahren aussehen, sondern so wird es halt aussehen wie in den 70ern. Ja, aber das ist ja grundsätzlich. Und das ist auch cool irgendwie, es hat einen Charme, aber das interessiert heutzutage zumindest die Leute nicht mehr. Mach mal einen Film genau so, würdest du es genauso das vom Konzept her machen wie in den 70er Jahren, von den Möglichkeiten, die dir da bleiben. Da würde ich ja sagen, das ist aber komisch, weil du akzeptierst es dann nicht mehr. Du akzeptierst es nur, wenn du sagst, okay, das ist jetzt Classic oder so. Mhm. Ja, dann bist du halt vielleicht, dann gerätst du schon irgendwo in die Dogma-Ecke, wobei du da ja irgendwie Science-Fiction auch irgendwie ausschließen kannst, weil da bist du ja, da glaube ich, musst du ja auch in der realen Welt irgendwo agieren. Ja. Mhm. Ah, der Jens schaut da gerade nochmal. Ich gucke mir gerade den Trailer nochmal an. Ja. Hier das Eis. Das Eis am Stiel. Hast du auch gesehen? Das neue geile Raketengeschoss da. Ja, eigentlich blöd ist, dass das alles noch so ewig lang dauert. Mhm. Ja. Aber gut. Na gut. Aber wenn wir schon über Filme gerade dingsen, hat irgendwer zufällig den dritten Hobbit-Teil schon gesehen? Jo. Nee. Wir waren am Freitag drin, der Jens und ich. Ja. Ist ein guter Film? Ja, ich fand auch hat gut. Hat doch nichts mit dem Hobbit zu tun, oder wie? Ja, das ist ja immer so relle. Das hast du mir jetzt in den Mund gelegt. Nee, ich hab dir dann, ich frage ja nur, das ist jetzt die Aussage, dass es ein guter Film war, sehr knapp irgendwie. Ja, ich muss halt gestehen, ich finde einfach, Peter Jackson ist ausgelutscht. Nee, der hat offensichtlich Geltungsdrang. Nein, ich finde, der erzählt ein bisschen wie Rosamunde Pilcher, um ehrlich zu sein. Das fand ich schon immer. Das fand ich schon immer, das hat mich genervt. Das ist, für mich ist das einfach die Pilcherisierung der Fantasy-Romane. Genau. Ja? Erzählt. Ja, aber das ist doch bei Fantasy-Romanen. Nein, das ist eben generell nicht so bei Fantasy-Romanen. Das ist so, wie Peter Jackson das meint, dass man das auf die Leinwand bannen muss. Ich denke mir auch mal, komm doch auf den Punkt. Muss man doch nicht in 3 Stunden erzählen. Passiert so wenig. Ich habe auch kein Problem. Also, ich habe grundsätzlich hab ich schon ein Problem mit langen Kinofilmen, ja. Aber nur. Langatmig. Genau, nur wenn sie langatmig sind. Und, ja, genau, und dieses, der ist langatmig. Und dieses. Ich habe es dir im Kino schon gesagt, ja. Dieses, muss die letzte halbe Stunde des Filmes. Hm. Weißt du, der Film, der ist halt eine halbe Stunde im Grunde genommen gelaufen. Ja. Und Peter Jackson schafft es jedes Mal, noch eine halbe, dreiviertel Stunde dran zu hängen, weil er nämlich noch jede der Hauptfiguren noch mal verabschiedet in einer spezifischen Szene. Und das ist nichts anderes als Schnulzerei. Ja, ja, klar. Ja? Das findet er halt wichtig. Aber was ich auch ganz furchtbar gefunden habe, diese Auslegung auf 3D-Film, dass du nämlich, das hat vielleicht grundsätzlich schon seine Berechtigung, aber dass du Szenen, im ersten Teil zum Beispiel, wo sie da die Höhlen von Moria, dass du das so ewig und episch brauchst. Im zweiten Teil ist das. Ist im zweiten Teil. Mhm. Aber so beim Herr der Ringe. Beim Hobbit. Ja, beim Hobbit. Ewig. Nee, das ist vom Ersten. Ich glaube nämlich auch, dass das ist vom Ersten. Auch. Egal, aber so episch breit ziehst. Nur damit du, dass du die ganzen, das hättest du in 2 Minuten gehabt, aber du machst auf eine halbe Stunde, damit du die ganzen 3D-Szenen irgendwie unterbringst. Ja. Das ist furchtbar. Also, das hat keinen. Also, ich fand den jetzt sehr, sehr kurzweilig, den dritten. Der war ja auch der kürzeste von den dreien. Ich fand ihn gut. Ne? Ja. Also, wobei ich im Nachhinein, also. Für mich persönlich kommen die Hobbit-Trilogie nicht an die Herr-der-Ringe-Trilogie ran. Einfach. Mhm. Ja. Naja, das war aber im Original, meine ich auch, der Hobbit war ja auch bloß ein Buch und der Herr der Ringe waren schon 3 Bücher. Also das muss ja gestreckt sein. Einzelne, also, ja. Aber es ist sehr viel gute Unterhaltung. Mhm. Und macht er jetzt dann noch das Silmarillion? Haben wir auch schon drüber philosophiert. Ich glaube, das wird eher dann schwierig, ja. Es ist ja jetzt Freitag. Nur als nebenbei, falls jemand von euch... Bei mir ist noch Dienstag, aber... Nee, also am Freitag. Selbst da schon Mittwoch. Für die Mittelerde-Fans von euch, falls ihr Bock habt, im Matheser ist der Mittelerde-Marathon. Ist nämlich der Hobbit 1 bis 3 und Herr der Ringe 1 bis 3. An einem Stück... Und dann auch in der Extended Edition. Das kann ich dir nicht genau sagen. Also, was haben sie gemacht? Oder normal. Aber haben sie die Sitze gegen Campingklos ausgetauscht? Ich habe keinen Plan, wie die das machen wollen. Und aber garantiert, es gibt genügend Vollidioten, die Bock haben. Es fängt um 16.30 Uhr an. Und endet um 6.30 Uhr. Ich denke, das dauert noch länger. Ja. Ich denke nicht. Das dauert länger. Ey, da bist du das dauert fast einen Tag. Schnitt mindestens drei Stunden. Das bist du 18 Stunden. Schreib mal dem Grusi, dass du Freitagabend mit ihm weggehen willst. Der sagt kann ich. 1048 Minuten. Ja, viel Spaß. Also, wer von euch Bock hat? Alter. Aber das Geilste ist hier auf der Webseite von Malteser, FSK ab 99 Jahren. Ja. Scheiße. Schon krass. Das ist ja hart. Schon krass. Ja, liebe Stammtischbrüder und Brüderinnen, lasst uns doch noch über Bartkultur reden. Jawohl, vor allem die Brüderinnen. Mhm. Sie war's. Nee. Andersrum. Vielleicht noch eine Tüte Steine für die Dame. Ja, es gab einen Artikel in der FAZ über das Phänomen Bart. Bärte. Und Bärte. Ja. Bärte. Jetzt gucke ich hier in die Runde, ja? Ich wollte gerade sagen, vielleicht muss man da erstmal ein paar einleiten. Und sehe 3 Bärtige. Ja, plus mich. Plus dich. Auch, ja. Du bist ja eigentlich auch ein Bärtiger. Mhm. nicht ganz so vollbärtig. Also aber wir sind jetzt nicht CC Top, muss man dazu sagen, für die Leute, die uns nicht täglich sehen. Nee, CC Top sind wir nicht, aber... Weil wir einfach Bock auf Veränderungen haben. Ja, aber ihr seid ja, Joe Wassel, seid ihr schon langjährige Bartträger oder erst im letzten Jahr? Also ich trage Bart, seit ich ungefähr 17 bin. So lange nicht. Ich glaube, ich habe 2008 angefangen, ihn wachsen zu lassen und dann immer mal wieder abzuschneiden. Meine Gattin hat mich zweimal kinnfrei gesehen. Das eine Mal war am Faschingsumzug, wo ich als Österreicher mit Schnauze gegangen bin. Das zweite Mal war auf einer Musikcoverparty, wo ich als Freddie Mercury mit Schnauze gegangen bin. Und sonst war ich in den fast 15 Jahren unserer Beziehung nie kinnfrei. Wie war das als Freddie Mercury mit Schnauze? Also hast du einen Spandex angehabt? Nein, ich meinte eigentlich eher den Schnauz. Nein, ich. Ja. Hat hier so einen dünnen Ober. Du kennst doch den Freddie Mercury. Ja, aber also ich meine, wie fandest du das, mit Schnauz herumzulaufen? Ja, das ist geil. Das kannst du jetzt so, das kannst du so nicht vergleichen. Also in der Situation, da stellst du halt einfach wen anders dar. Das ist dann schon okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so im realen Leben irgendwie. Ich sag euch. Ich glaube, dass einige von uns in 2-3 Jahren Schnauzer tragen. Ja, das meinst du? Will ich jetzt grundsätzlich nicht ausschließen. Also ich arbeite ja in der Gegend, wo relativ viele Hipster rumlaufen, weil da relativ viele Startups sind und da gibt es ganz viele. Also momentan, also so einen richtigen, der Schnauz richtig ist schön gezwirbelt. Also wenn er auch Schnorris genannt. Also jetzt nicht so einen riesen Schneckenwurm dran haben, aber so ein bisschen, also oben schön buschig und seitlich so ein bisschen nach oben gezwirbelt. Der Matt dazu hat jetzt auch. Dazu so einen relativ gestriegelten Schädel und so und anständige Klamotten, dann kommst du da auch nicht so 80er Jahre Banktyp mäßig rüber. Das finden die Leute, also zumindest das gut. Das ist so ein Phänomen unserer Zeit. Ich habe vor 4,5 Jahren vor meiner Hochzeit habe ich mal im Internet geschaut, München und Barbier. Mhm. Ich dachte, ich gehe da mal hin und lass mir mal den Bart so schön in Form schneiden und überall. Ich glaub's nicht. Da hat es einfach nichts gegeben. Da hast du halt vielleicht den einen oder anderen türkischen Friseur gehabt, der gesagt hat, ja, mach ich auch. Aber und jetzt gibt es, glaube ich, bestimmt 2, 3, 4 Bartstudios in München. Da könntest sogar du hingehen. Also ich muss ja sagen, also den Oberlippenteil, das ist das, was ich halt regelmäßig abzwickel mit der Nagelschere, weil das ist das, was mich am schnellsten stresst. Wenn du Haare im Futter hast. Ja, überhaupt. Also wenn es mir über die Lippen wächst und wenn es hier in den Seiten so ein bisschen, das nervt mich total, das muss ich sofort abschneiden. Deswegen habe ich halt noch nie geschafft, irgendwie diesen Zwirbel auf der Seite hinzukriegen, weil das nervt mich so schnell, dass ich... Du brauchst unbedingt mal Bartwichse. Schenk mir keinen. Also barttechnisch muss ich übrigens sagen, also wenn ich Filme auf Bärte abklappe, finde ich immer noch eine der allergeilsten Szenen, wo beim Mord im Orient Express Hercule Poirot nicht nur ein Haarnetz, sondern auch so einen Bartschoner dazu. Bartschoner für. Das ist echt erstklassig. Naja, wenn das Ding lang ist und du schläfst ja auf dem Kissen und so, dann legst du dir den ja ordentlich schief. Also es macht schon Sinn. Aber es ist doch interessant, dass also ich bin auch Bartträger, seit ich Bart wachsen lassen kann, seit ich irgendwie 15 bin oder 14 bin oder sowas, und da war ich lange Zeit da eigentlich so im Freundes- und Bekanntenkreis einer der wenigen. Jens hat auch schon, Jens war auch schon eigentlich immer Bart, gell, irgendwie. Ja, der Jens hat schon recht. Eigentlich in dem Moment, wo ich ein Doppelkinn bekommen habe. Ist auch also vernünftig. 12 praktisch, ja. 12. Jetzt, wo du bei 4 Kindern so mit bist. 19 vielleicht oder so? Das vierte Kind. Ja. So, aber dass das jetzt so ein Hype ist, ja. Und was dazu geführt hat, also dieser Artikel, der da in der FAZ drin war, der war halt auch extrem lustig geschrieben, und hat aber auch da so ein bisschen die These aufgestellt, dass so im Zuge dieser ganzen Metrosexualität und Männer müssen jetzt auch Schminke nehmen, so ungefähr, und Kosmetik und so weiter, dass da halt so eine Gegenkultur entstanden ist, die einfach gesagt hat, leckt mich am Arsch, bin wieder so ein richtiger Kerl, ich lass mir Bart wachsen und ihr könnt mich mal, so ungefähr. Das war so ein bisschen die These. Ja. Aber hat irgendwer von euch dieses, dass er sagt, ja, ich muss mich jetzt da von der Weiblichkeit abgrenzen, deswegen trage ich Bart? Nö. Das hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Also ich glaube, also diese Bärte sind doch immer, also das ist doch so eine generelle Modeerscheinung wie die normale Kleidungsmode auch. Das wechselt sich immer irgendwie ein paar Jahrzehnte lang ab. Also ich meine, du hattest früher, war es in den 50ern oder so, hast du, glaube ich, keinen Bart getragen, es sei denn, du warst über 60. Mhm. Da hat keiner einen Bart getragen. Mhm. Sagen wir mal, 30 Jahre davor, in den 20ern, dann schon eher. Also da haben viele Bart getragen, Schnauzbart, Spitzbart, Kinnbart, den ganzen Kram. Mhm. Da gab es alle, also da war richtig Bartmode und Variation angesagt. Ja. Und bei uns kam halt erst dieser Vollbart wieder auf. Und jetzt halt in Variation wieder. Und das nimmt dann auch wieder ab und dann hört es auch wieder auf und dann, ich weiß nicht. Ja, aber, das kommt und geht, aber. Das kommt und geht, wie diese Metrosexualität auch. Die kam halt irgendwie mit David Beckham in den 90ern, kam das halt mal auf und so und das war dann irgendwie cool. Das und war jeder, schon später. Ja, oder auch später. Das war eher Mitte der Nuller. Und jeder hat sich die Beine rasiert und alles andere mit dazu und den ganzen Kram. Und ja, aber irgendwann hat es auch wieder abgenommen und man hat gesagt, gut, jeder, also zumindest der große Hype dessen war dann durch und einige machen das noch und viele machen das halt nicht mehr. Also, wie Fokuhila, ja, der war auch mal richtig geil und keine Ahnung, der kommt vielleicht auch wieder. Du musst halt irgendwo dein, ja, zusammen mit dem Schnauzer. Ganz genau. Du musst halt irgendwie dein Ding ein Stück weit. Der letzte Spieler in der Bundesliga mit Schnauzer war übrigens Ali Day. Beim FC Bayern. Ja, bloß kurz angemerkt. Aber war der Mario Basler, war der danach oder davor der Ali Day? Ich glaube, Mario Basler hat ihn davor abgeschnitten. Nee, ziemlich zur gleichen Zeit. Genau, Mario Basler hat den dann wahrscheinlich vorher schon. Hat sie den mal mit der Kippe abgefackelt oder so. Das kann sein. Aber also zum Thema Bart, es gibt, das muss der Fischi dann unbedingt in den Links mit anbringen, gibt es einen so geilen Beitrag auf einem Poetry Slam von Patrick Salmen. Rost, Rot, Kupfer, Braun, Bronze. Das Video müsst ihr euch anschauen, wie er da über seinen Bart philosophiert. Das ist einfach grandios. Jens, du kennst es, oder? Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen. Wie heißt der Typ? Hat der einen krassen Bart? Patrick Salmen, ja, der hat einen krassen Bart, ja. Patrick Salmen. Also, ja, ich habe den schon gesehen. Krasse Bärte sind ja schon irgendwie was Cooles. Ich kenne eine Fotografin, die hat sich damit mal beschäftigt, schon vor ein paar Jahren. Die war auf, also es gibt, und das gibt es ja schon immer, also gerade in Bayern, Contests über den krassesten Bart. In verschiedensten Kategorien. Ja, ja. Und die hat mit diesen Preisträgern oder auch nicht Preisträgern, sondern hauptsächlich, die waren halt irgendwie richtig abgefahren, hat sie halt geile Bilder, Porträtbilder gemacht. Und die schauen sowas von affenscharf aus, teilweise diese Bärte. Ja, aber teilweise ist das schon, also, wenn du da wie so einen riesen Lockenwickler dreimal an der Seite hast, das finde ich irgendwie dann schon. Naja, ich würde es auch nicht tragen, ganz klar. Also mir wäre das persönlich zu unpraktikabel. Ja, das auf jeden Fall. Ich würde das auch niemals tragen. Aber das ist total abgefahren, was die da so alles so treiben. Ehrlich gesagt, ich glaube, wenn du so ein super in fünf Kategorien aufgezwirbelten Bart hast, wenn du den ganz normal trägst, das ist wie wenn du einen Koala mit einem nassen Koala vergleichst. Ja, definitiv. Koala mit einem nassen Koala. Nee, das ist doch so. Nee, ja, klar. Das ist halt die Red Carpet Frisur des Bartes dann. Ganz klar. Aber ansonsten sieht er tagtäglich aus wie CC Top. Es hängt halt einfach irgendwo quer rum. CC, auch ein großer Verfechter der Bartkultur. Also wir haben ja damals in der Zettelwirtschaft auch über den Tag der männlichen Körperpflege auch über die Bärte gesprochen. Da gibt es auch auf YouTube von einem bekannten, nicht näher zu nennenden Rasierklingenhersteller eine Gillette. Danke. Wir müssen ja auf die Werbung achten. Ja. Da müsste irgendwie ein bisschen Kohle reinkommen. Gibt's eine Rasiercompilation? Entschuldigung. Cooler Spruch. Da muss ja auch Kohle reinkommen. Gillette. Zeit wird's. VW. Ja, ja. Ja, genau. Für mehr Schleichwerbung. Lufthansa. Boah, genau. Und der Reichelmeier. Aber ihr seid, Männers, ihr seid alle bekennende Bartträger und werdet euch da auch nicht durch Trends oder wenn jetzt neuerdings wieder glatt rasiert also, angesagt ist, werdet ihr euch da trotzdem nicht so hinreißen. Wie gesagt, ich trage seit 17 Jahren Bart und da war, am Anfang war ich, glaube ich, mehr oder weniger der Einzige, der Bart getragen hat und dann irgendwann sind es mehr geworden, es werden auch wieder weniger werden. Also, ja, bestimmt. Ja. Also ich kann mir auch ein Leben ohne Bart nicht vorstellen, ja. Ich will mir das auch gar nicht vorstellen, ja. Ich meine, das wächst da irgendwie. Irgendwie hat es ja auch Sinn, dass wir es ja haben. Eben. Ich glaube, jetzt haben wir ganz am Ende der Episode auch noch einen guten Episodennamen. Ich kann mir ein Leben ohne Bart nicht vorstellen. Ja, ja, genau. Das ist doch schön. Und ich gehe ja schwer davon aus, dass ich mein Haupthaar komplett verliere, weil das mein Vater auch verloren hat. Ja, du schaust ja schon ein bisschen so aus. Ja, eben. Und deswegen. Das habe ich ja schon. Ja, und insofern, irgendeine Frisur muss mir ja bleiben. Und die bleibt mir. Ja, eben. Könntest ja auch, aber das machen wir in der anderen Folge. Von unten rüber kämmen, meinst du? Wie CC Top. Das ja, auch du, könnte. Du könntest ganz unten das Kämmen anfangen. Ja, eben. Ich meine, nicht umsonst hat CC Top Hüte auf und nur unten rum Haare, ja? Ich meine, hast du die schon mal ohne Hüte gesehen? Nee, aber auch noch nicht unten rum. Doch, unten rum. Ja, wir reden doch von Bärten. Ja, ja. Ach so, ja, ja. Testicle Goatee. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in die Weihnachtsferien. Das können wir tun. Wünschen unseren Hörern frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir sehen uns alle nächsten Montag. Viel Spaß. Wir sehen uns alle nächsten Montag, genau. Am Max-Josef-Platz. Ja. Eine besinnliche Weihnacht. Ja. Gut, dann. Mit viel Bart und Bier. Bart und Bier, klingt gut. Bart, Bier und Bockwurst. Bockwurst. Wow. Bockwurst. Einen schönen Abend, Tag oder was auch immer. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüss. Servus. Schönen guten Tag, ich bin es wieder, Ihre Erzählerstimme. Schönen guten Tag. Das kriegt man halt nicht mehr los. Ich habe mal irgendwann so ein ganzes Hörbuch aufgenommen. Am nächsten Tag bin ich einkaufen gegangen. Ich sage, guten Tag, liebe Dame. Ich hätte gerne diesen Käse. Diesen Käse. Bitte reichen Sie ihn mir. Danke. Naja, es ist jetzt auch albern. So, ich lese jetzt meinen Text vor. Das kann ich. Es geht bei mir genau um dasselbe wie bei den anderen Jungs. So, Freunde. Rostrot, kupferbraun, fast Bronze. Liebe Sandra, Anlass meines Briefes ist folgender. Gestern hast du gesagt, ich glaube, ganz ehrlich, so ohne Bart, das wird dir auch gut stehen. Betrachte dich mit diesem Schreiben als offiziell verlassen. Bart, den hatte ich schon als Kind, den nehme ich doch nicht ab. Ihren Hut, mein Gott. Alles, was ich habe, ist mein Bart. Ich brauche Zuflucht für meine nervösen Hände, wenn ich rede und nicht rauchen darf. Ich brauche diesen kleinen, haarigen Wirbel im rechten Wangenknochen, dem sich meine Finger bei Bedarf verlieren können. Nun seht mich an. Ich bin weder muskulös noch finanziell unabhängig. Was bleibt mir also übrig? Das Verruchte, die Verwegenheit. Aber eigentlich bin ich gar nicht verwegen, sondern verlegen, schüchtern. Und alle schauen mich an jetzt in diesem Moment. Ich fühle mich nackt. Alles, was mich schützt, ist mein Bart. Er ist wie eine Mikrowellenabdeckhaube. Eigentlich braucht man die auch nicht, aber sie suggeriert die Illusion von Schutz. Da fühlt man sich besser. Ja. Und ich hasse diese Kinn- und diese Schnurrbärte und diese ausgedünnten Schmalkoteletten. Das ist wie, ich hätte gerne Pizza für Jahreszeiten mit extra viel Käse und Knoblauch, aber ausgestanzt. Bitte gib so den Rand, der ist so lecker. Bart ist Zuflucht, Exil, vor Stress, vor Konfrontation, wie ein Schutzpanzer um meine Haut. Und dann bin ich Schildkrötenmensch und keiner weiß, was unter dem Panzer geschieht. Und er ist symbolisch Metapher für alles. Im Sommer ist er hellbraun, im Herbst Bronze, im Winter Kupferfarben und im Frühling ist er wie Rost. Genau wie meine Stimmung. Aber eigentlich habe ich keine Stimmung und schon gar keine Gefühle. Alles, was ich in den ersten Zeilen gesagt habe, ist gelogen. Bartträger haben keine Gefühle. Ich trage meinen Bart nicht aus Eitelkeit, gut. Früher schon, ich trug meinen anfänglichen Flaum mit Stolz und Anmut, dachte ich, sehe aus wie Kurt Cobain oder Johnny Depp. 10 Jahre später sagt man mir, ich sehe eher aus wie Al Borland oder ein Wikinger, mehr so der Holzfäller-Typ, aber dafür sei ich zu schmal und zu untrainiert. Leute, ich würde ja gern trainieren, aber dafür bin ich zu intelligent, schließlich kann ich schreiben. Aber für intelligent hält man mich auch nicht. Schließt mein Bart nicht graumeliert, sondern rostfarben, wie bei einem Arbeiter. Er ist nur dann schwarz, wenn ich mir den Kohlenstaub im Gesicht verwische. Und du sagst, er stört dich, mein Bart. Wenn wir uns küssen, dann kratzt das so. Natürlich kratzt das. Es ist wie das Gleiten einer Plattennadel über Vinyl. Das kratzt auch und ist trotzdem schön. Ein zärtliches Kratzen. Raues, aber behutsames Schmieden. Aber du bist also der digitale Typ, so wie deine Liebhaber. Die kannst du auch löschen, aber mich kannst du nicht löschen. Mich kannst du nur wegschmeißen oder im Keller einlagern. Dann staube ich zwar voll und geraten Vergessenheit, aber ich bleibe existent, denn ich bin analog. Und wenn ich Feuer mache, dann knistert es und dann bekommst du Qualm in die Augen. Du kannst es hören und riechen und deine anderen Typen, die drücken die Fernbedienung und dann verharrt ihr Feuer im hochauflösenden Kamindisplay. Geil! Ich nicht. Und weißt du, was ich auf Bart reimt? Auf Bart? Hart! Harte Typen tragen Bärte und sonst reimt sich nichts auf Bart. Vor allem zart. Das reimt sich nicht. Zart reimt sich auf glatt rasiert. Nur hart reimt sich auf Bart. Denn glatt rasiert bin ich nicht, schon mal nicht. Mein Humor, der ist stoppelig. Aber der ist so platt, den sieht man gar nicht. Wenn sich mein T-Shirt eines Tages nach außen wölbt und ich anfange mollig zu wirken, dann nur, weil meine Brusthaare den Textilstoff nach außen drücken. Ich brauche Platz, Freiheit und ich bin ein freier Mensch, deswegen trage ich Bart. Er hat nur Vorteile. Und wenn mir mal kalt ist, dann schmier ich ihn mit Shampoo ein und dann nehme ich ein warmes Schaumbad. Eigentlich nehmen Typen wie ich keine Schaumbäder, wir nehmen Stahlbäder. Im Hochofen, also rasiere ich mich nicht, nur die Kontur, da bin ich eitel. Aber das mache ich nicht mit Schaum, sondern mit Schnaps, du Schlampe. Du willst mich verändern? Das merke ich doch, rasieren. Ich verlange davon dir auch nicht, dass du dir die Brüste entfernst. Die stören mich auch. Na und? Ich liebe dich. Auch mit deinen Fehlern. Wenn ich mich rasieren würde, dann wäre ich nackt. Dann würde ich den Wind auf meinen Wangen spüren und anfangen, Gedichte zu schreiben. Über den Wind und die Liebe. Dann würde er ein Klavier dazu spielen wollen. Das tue ich nicht. Ich hasse Poesie, sie ist weich. Sie ist für Frauen und Kinder, solche, die zuerst gerettet werden, wenn das Schiff untergeht. Aber uns Männer braucht man nicht retten. Wir halten uns gegenseitig in unseren Bärten fest. Und singen Menowar auf Russisch. Das ist eine harte Sprache ohne Vokale. Vokale sind schwul. Kolibri, Papagei, alles kleine schwule Tiere, aber ich bin ein Bär. Ein P und ein R. Das ist in der Mitte, das ist kein Vokal, das ist ein Umlaut. Bär und ein Papagei zerfetzen, wenn sie sich treffen würden. Deswegen sieht man sie auch nie zusammen. Deswegen sieht man uns auch nie wieder zusammen. Ich bin Schriftsteller, ich brauche einen Bart. Sonst wäre ich Clown. Die haben auch nie Bärte. Der einzige Clown mit Bart ist Paolo Coelho, aber nur, weil wir ein Schriftsteller aussehen will. Mann. Und Bärte sind ein Zeichen von Gutmütigkeit. Jesus zum Beispiel. Und ich kann Jesus immer als Beispiel verwenden. Reden Sie jetzt mal schlecht über Jesus, dann bekommen Sie übermächtig Ärger. Dieser Jesus, ein Vollbartmanne, wie er im Buche steht, aber ein herzensguter, selbstloser Mann. Und man wird immer sagen, der gute alte Jesus, so wie der gute alte Abraham und der gute alte Joe Cocker. Dieser Jesus, erraten Sie mal, wem der sein Augenlicht wieder geschenkt hat. Dem nackt rasierten Nathanael? Wohl kaum. Dem ratzekahlen Pascal? Nein, wem wohl, dem Bart Homeus, der Blinde von Jericho. Kann das denn Zufall sein? Bartträger halten zusammen. Wenn du mal was Mehl brauchst oder Kupfergeld oder ein Augenlicht, dann bekommst du das. Wäre der gute alte Bartomeus rasiert gewesen, dann hätte Jesus ihn angeschaut und gesagt, oh, Sie haben aber schöne Wangenknochen. Wollen Sie mir die Wange hinhalten, Sie kleiner Schlingel? Und der Bartomeus hätte weiterhin blöd aus der Wäsche geguckt. Und nicht verwechseln, es gibt Bartomeus und Bartholomeus. Den Bartholomeus, den Apostel, den kennen Sie. In Statuen dargestellt mit einem Schindermesser in der Hand. Und die Bibel berichtet, er wäre hingerichtet worden, indem man ihm die Haut abgezogen hätte. Das ist eine Lüge. Den Bartholomäus wollte man rasieren. Ein Weiberstreich. Aber ein Vollbart, den kann man nicht rasieren. Das ist ein Körperteil. Bauch, Beine, Bart. Dankeschön.